Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Hier im Namen des Landes Berlin und des regierenden Bürgermeisters. Sehr geehrte Frau Oguntoye, Frau Fischer de Foy, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier so zahlreich hergekommen sind, um die Gedenktafel an Martin die Bobe zu enthüllen. Martin die Bobe ist ein Name, der bis heute eher Expertinnen und Experten der Kolonialgeschichte etwas sagen wird. Martin die Bobe ist einer der bedeutendsten Menschenrechtsaktivisten afrikanischer Herkunft in Berlin. Auf Antrag von Berlin Postkolonial e.V. hat sich der historische Beirat des regierenden Bürgermeisters von Berlin dafür entschieden, dem 1876 in Kamerun geborenen, renommierten schwarzen Menschenrechtsaktivisten Kouane A. Martin die Bobe zu seinem 140. Geburtstag eine Gedenktafel zu widmen. Eine Ausführung von Frau Oguntoye hören, die uns sehr viel mehr über diesen Menschen vermitteln wird, der es zu seiner Zeit, nämlich vor ungefähr 100 Jahren, durchaus zu einer gewissen Prominenz gebracht hat. Etwa 100 Menschen, unter ihnen auch viele Weiße, haben sich in Berlin-Pankow vor dem Haus versammelt, in dem Martin die Bobe Anfang des 20. Jahrhunderts mit seiner Familie gewohnt hat. 1896 war er als 20-Jähriger mit einer größeren Gruppe aus dem damals deutsch besetzten Kamerun nach Berlin gekommen, zur großen Gewerbe- und Kolonialausstellung. Diese Ausstellung war eine bis dahin einzigartige Propagandaveranstaltung. Der Öffentlichkeit sollten die Vorteile der Kolonisation nahegebracht werden. Das war nötig. Im Deutschen Reichstag gab es Parteien, die dem Kolonialismus trotz grundsätzlicher Zustimmung kritisch gegenüberstanden. Etwa die Sozialdemokraten, damals linke Arbeiterpartei, und die konservative katholische Zentrumspartei. Kritisiert wurde vor allem, dass die militärische Absicherung der Kolonien die Steuerzahler finanzieren mussten, dass die Profite aber die global agierenden großen Handelshäuser und Investoren einstrichen. Der ökonomische und politische Nutzen der Kolonien war also Ende des 19. Jahrhunderts umstritten. Nicht aber die Annexion von Territorien in Übersee und die Ausbeutung und Verdrängung der dort lebenden Menschen. Zu dieser Zeit wurden auch die ersten Kolonialskandale bekannt. Berichtet wurde über Massaker, willkürliche Hinrichtungen und Vergewaltigungen durch deutsche Kolonialtruppen. Die große Kolonialausstellung in Berlin-Treptow sollte das vergessen machen. In aufwendig gestalteten Pavillons wurden Produkte aus den Kolonien präsentiert. Kamerun-Schokolade, Usambara-Kaffee, Kokosnuss-Makronen aus Togo, Kiautschu-Zigaretten, Kokosnussfett aus Deutsch-Ostafrika. Und so weiter. Auch Elfenbein, Straußenfedern, Artefakte aus den Kolonien, Waffen und Kultgegenstände der Kolonisierten. Kaufleute in Frack und Zylinder präsentierten diese Waren. Ihr Auftreten markierte eine Entwicklungsdifferenz zu den ebenfalls ausgestellten Bewohnern der Kolonien. Sie präsentierte man vor sogenannten eingeborenen Hütten und in eingeborenen Kleidung. Vorbild waren die damals beliebten Völkerschauen, die oft in Zoos stattfanden und die schwarzen Menschen als unterentwickelt und minderwertig in die Nähe von Tieren rückten. Auf der einen Seite stand also der weiße, christliche, zivilisierte, fortschrittliche, geschäftstüchtige Kolonisator in Gestalt von Händlern und den Vertretern von Kolonialvereinen. Dem sichtbar entgegengesetzt wurde die Konstruktion vom wilden, heidnischen, primitiven, schwarzen Wesen inszeniert. Publikumswirksam tanzten die schwarzen Akteure, spärlich bekleidet, zu wilder Trommelmusik und bedienten so die Fantasien der weißen Besucher. Dass diese Afrikaner als Darsteller angeheuert wurden oder auch als Handelspartner gekommen waren, blieb ausgeblendet. Dann kommen da massenhaft Berliner zusammen und starren sie an, aber dann kommen auch die Granden der deutschen Wissenschaft und vermessen sie, ja, und untersuchen ihre Schädel, vermessen ihre Gliedmaßen. Also das ist von vornherein kaum zu trennen, wenn man so will, die Faszination für die Exotik, sozusagen die orientalistische Perspektive auf diese Personen und dann diese wissenschaftliche, auf der Oberfläche ganz neutral, sozusagen objektive Form des Ausmessens, die gingen wirklich Hand in Hand. Der Historiker Sebastian Konrad. Anthropologen und Mediziner, unter ihnen der bis heute hochgeehrte Rudolf Virchow, waren in diese Inszenierung einbezogen. Die Art der zur Schaustellung und die pseudowissenschaftlichen Vermessungen verfolgten das gemeinsame Ziel, Unterschiede zu konstruieren zwischen den überlegenen Weißen und den minderwertigen schwarzen Menschen. Es ist eine große Freude für uns, dass wir heute die erste Gedenktafel für jemanden aus der afrikanischen Community einweihen dürfen. Ob sich der aus Kamerun angereiste, damals 20-jährige Martin Diebobe von Rassenanthropologen vermessen ließ, ist nicht bekannt. Wie viele andere gehörte Martin Diebobe in Kamerun einer Großfamilie aus Kaufleuten an, die sich von ihrer Reise nach Deutschland vor allem Geschäftskontakte, aber auch politische Vorteile versprach. Einige Familien wollten aus diesen Gründen ihre Kinder in Deutschland ausbilden lassen und nahmen es in Kauf, dass sie zunächst in der Kolonialausstellung auftraten. Die Organisatoren lockten mit ihrem Konzept in knapp 7 Monaten über 2 Millionen Besucher an. Die Berliner Illustrierte Zeitung schrieb am 2.1.1886: Wir haben ja freilich in Berlin seit Jahren im Zoologischen Garten, im Ausstellungspark zu Moabit, im Passagenpanoptikum größere und kleinere Trupps der verschiedenen exotischen Völkerschaften kennengelernt. Aber es waren doch lediglich nur Schauobjekte, die dressiert vorgeführt wurden. Der Rahmen, in welchem sie sich uns zeigten, war je nach Lokalität mehr oder minder Kulisse. Das Dorf in der Kolonialausstellung ist aber etwas ganz anderes. Mit geschickter Ausnutzung der vorhandenen Örtlichkeiten an den idyllischen Ufern des Karpfenteiches sind in unseren schwarzen Landsleuten die heimatlichen Hütten wiedererstanden, so dass sie sich, abgesehen vom Klima, wie zu Hause fühlten. Dass sich Martin Diebobe und die Douala aus dem heutigen Kamerun, die Herero und Nama aus der Kolonie Deutsch-Südwest, die Ewe aus der Kolonie Togo oder die Maasai aus der Kolonie Deutsch-Ostafrika an den idyllischen Ufern des Karpfenteichs wie zu Hause fühlten, lässt sich bezweifeln. Mit den Völkerschauen begonnen hatte 1875 Karl Hagenbeck in Hamburg, so der Hamburger Historiker Jürgen Zimmerer. Er ist ein Tierhändler, der im Grunde dann einen Zoo aufbaut und dann dort die Völkerschauen einsetzt. Und zwar, weil er im Grunde schon für den Zoo das Konzept entwickelt, jetzt nicht Tiere im Käfig auszustellen, sondern in ihrer natürlichen Lebensumgebung. Das heißt, indem er Steine, Teiche, was auch immer aufbaut. Und das überträgt jetzt eben auf sogenannte fremde Völker und die hier ausstellt mit Besucherzahlen, die in die Hunderttausende gehen. Karl Hagenbeck holte immer neue Menschen aus Lappland, Inuit aus Kanada, Angehörige indigener Völker aus Amerika, Asien und vor allem Afrika. Starben diese, wurden sie ersetzt. So etwa 6 Inuit. Sie erkrankten an Pocken, weil man vergessen hatte, sie zu impfen. Bald machten andere Veranstalter Karl Hagenbeck Konkurrenz. Das Geschäft mit der Exotik, mit der angeblichen Primitivität der anderen und der angemaßten Überlegenheit des eigenen boomte. Die sogenannten Eingeborenen sollten vor allem in Zoos, aber auch an anderen Orten, das darstellen, was das zahlende Publikum sehen wollte. Häuptlinge mit mehreren Frauen, schwarze Wilde, die vor ihren Hütten arbeiteten, tanzten und kämpften. Der Historiker und Kolonialismusexperte Jürgen Zimmerer. Das heißt, das ist mit der Völkerschau wie im Völkerkundemuseum den Kolonialismus unterstützen. Es wird immer der Unterschied und eigentlich die Unterordnung oder die Zurückgebliebenheit des Ausgestellten, der Ausgestellten betont. Völkerkundemuseen gibt es heute auch noch. Viele der Exponate stammen aus der deutschen Kolonialzeit. Wie die Kolonien selbst wurden die Artefakte, wie es heißt, erworben. Kolonialismuskritische Organisationen sprechen oft von geraubt und versuchen zu eruieren, unter welchen Bedingungen die Exponate nach Deutschland kamen. Völkerschauen gibt es seit 1940 in Deutschland nicht mehr. Doch auch hier gibt es gewisse Kontinuitäten. Darstellung des Zoo Augsburg, Juni 2005. African Village. Ein Zoobesuch mit Überraschungen. Für 4 Tage entsteht im Augsburger Tierpark ein afrikanisches Dorf. Um eine einmalige afrikanische Steppenlandschaft gruppieren sich Kunsthandwerker, Silberschmiede, Korbflechter, Zöpfchenflechter. Im Park duftet es nach Tee und erlesenen Spezialitäten vom afrikanischen Kontinent. Die Besucher werden mit Konzerten und Events für die ganze Familie verwöhnt. Im Jahr 2005 protestierte die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland e.V. gegen die Zurschaustellung von schwarzen Menschen, zumal solche im Zoo. Sie verwies auf die kolonialrassistischen Völkerschauen des Kaiserreichs. Vergeblich. Die Veranstalter wiederum sahen in ihrem African Village einen Beitrag zur multikulturellen Gesellschaft. Im Jahre 1896, während der Kolonialausstellung, irritierten einige der angeheuerten Schwarzen ihr Publikum. Sie verweigerten zum Beispiel die Kostümierung. Friedrich Maharero, der 1904 bis 1908 zusammen mit seinem Vater gegen die deutschen Truppen in Südwest kämpfte, trat im schicken Anzug auf. Bismarck Bell aus Kamerun besichtigte mittels Opernglas seinerseits das Publikum. Es gab durchaus Widerstand gegen die entwürdigende kolonialpropagandistische Zurschaustellung. Der erste Punkt ist erstmal, dass der Kolonialismus eben auch im Innern stattfand oder seinen Platz hatte oder jedenfalls wahrnehmbar war, erfahrbar war. Kolonialismus spielte nicht eben nur in den überseeischen Kolonien, sondern hatte eigentlich auch in der Gesellschaft des Kaiserreichs seinen Platz. Sebastian Konrad ist Historiker und publizierte zur Globalgeschichte des Kolonialismus, die auch die kolonisierenden Länder innen- und gesellschaftspolitisch veränderte. Das heißt, man konnte ihm begegnen in den Kolonialwarenläden oder in der großen Treptower-Ausstellung 1896, in den verschiedenen Dioramen. Das waren Attraktionen, das waren sozusagen ja frühe Formen ja, der Populärunterhaltung des Kinos, des Varietés. Also da fällt das hinein und da spielte Exotik eine große Rolle. Seit dem 17. Jahrhundert lebten schwarze Menschen in Deutschland. Adlige kauften sie auf Sklavenmärkten in Rotterdam, Leipzig und anderen Städten, um sie in ihren Häusern als prestigeträchtige Bedienstete zur Schau zu stellen. Es gab Gefangene aus den Türkenkriegen, die in den deutschen Vorläuferstaaten als Musiker oder Soldaten arbeiten mussten. Im 19. Jahrhundert brachten dann Missionare junge Schwarze mit, um sie auszubilden, etwa als Hilfsmissionare oder Kulturmittler für die im Deutschen Reich auszubildenden Missionare und Kolonialbeamten. In Deutschland gab es natürlich Migration auch, zum Beispiel aus Afrika. Häufig waren es aber auch eher Leute aus dem Maghreb, aus Nordafrika. Andere, die als Sprachlehrer angeheuert wurden, zum Beispiel in den frühen Ausbildungsstätten für Kolonialbeamte. Dann über die Missionen. Ich meine, die meisten von denen sind diesem Alltagsrassismus ausgesetzt gewesen, das ist gar keine Frage. Anders als viele schwarze Jugendliche, die nach der Kolonialausstellung in Deutschland blieben, wurde Martin Diebobe weder Verkäufer in einer Kolonialwarenhandlung noch Kellner oder Musiker. Martin Diebobe machte zuerst eine Schlosserlehre, um dann 1906 als Angestellter der Berliner Verkehrsbetriebe, zunächst Schaffner, dann Zugführer zu werden. Fotos zeigen ihn noch heute auf dem U-Bahnhof Hallisches Tor, neben einem Zug in Zugfahreruniform zwischen seinen weißen Kollegen. Martin Diebobe blieb in Kontakt mit seiner Herkunftsfamilie in Kamerun. 1919 verfasste er zusammen mit anderen Afrikanern eine Petition. Berlin, den 19. Juni 1919. An die Nationalversammlung zu Weimar. Wir Unterzeichnende, als berufende Vertreter der Douala-Leute aus Kamerun, erlauben uns, der Deutschen Sozialen Republik vor Abschluss des Friedensvertrages auf Folgendes hinzuweisen. Als Sohn des Unterhäuptlings Diebobe, seit dem Jahr 1896 zu Berlin, erhebe ich mit sämtlichen unterzeichnenden Landsleuten den schärfsten Protest gegen die Vergewaltigung der Kolonien. Der aus Kamerun stammende Martin Dibobe und die anderen Unterzeichner, alles Afrikaner, die meisten aus den ehemaligen deutschen Kolonien, stellen sich mit ihrer Petition in eine längere Tradition. In der Kolonialgeschichte ist die Rede vom Petitionismus. Vertreter der Eliten aus Kamerun verfassten über viele Jahre hinweg immer neue Schreiben an die Kolonialbehörden, an einzelne Reichstagsabgeordnete und richteten Petitionen an den Reichstag. Sie berichteten von der in den Kolonien üblichen Prügelstrafe, von Folter, Vergewaltigung, von Massakern und den verschiedensten Formen von Zwangsarbeit, von der Enteignung des Landes zugunsten deutscher Handelshäuser und Plantagengesellschaften. 5 Jahre bevor Martin Dibobe seine Petition übergab, ermordeten deutsche Kolonialbehörden nach einer Gerichtsfarce die in Deutschland ausgebildeten Manga Bell und Ngozi Dinh in Kamerun wegen einer solchen Petition. Sie wurden aufgehängt. Douala Manga Bell ist 1873 geboren und wurde in Douala in Kamerun am 18. August 1914 hingerichtet. Und Douala Manga Bell hat in Deutschland studiert, sogar Jura an der Universität Köln. Muss man sich vorstellen, dass jemand Ende des 19. Jahrhunderts nach Deutschland kommt, um zu studieren. Da war ein Gelehrter, er kannte das deutsche Recht sehr gut und er wusste genau, dass das Kolonialsystem, so wie es praktiziert wurde in Kamerun, unvereinbar war mit dem deutschen Staatsrecht. Dann sagt er zu dem vom Putzkammer und später Seitz, nein, so ist das nicht. Das ist Menschenrechtsverletzung, das ist Grundrechtsverletzung. Und der Gouverneur sagt dort, du hast nichts zu sagen. Der Deutsch-Kameruner Emanuel Mabe ist Politikwissenschaftler und Philosoph, arbeitet an Berliner Universitäten und analysiert den widerständigen Petitionismus von Manga Bell. In Deutschland wohl, man darf sprechen. Hat er sich mit einer Bitte an den Reichstag damals gewandt, bitte tun Sie etwas hier, damit das Unrecht in Kamerun beendet wird. Er bekam keine Antwort. Als er hingerichtet wurde, seine Worte im Deutschen hier übersetzt, wie Kameruner, wir sind deutsch und bleiben deutsch. Was viele Leute nicht wissen, Kamerun ist das größte Gebiet des deutschen Kaiserreiches. Das war sein Brief an den Kaiser Wilhelm von Deutschland und Kamerun. Und trotzdem wurde er hingerichtet mit seinem Sekretär. Sie hatten, mit Hilfe deutscher Rechtsanwälte, nichts anderes verlangt als die Einhaltung jener Verträge, die bereits in der unterzeichneten Form für die Kameruner Bevölkerung ungünstig waren. 5 Jahre später, also 1919, nach Abzug der deutschen Kolonialverwaltung aus den Kolonien, geht Dibobe weit darüber hinaus. Er und seine Mitpetenten plädierten für eine Fortführung der deutschen Anwesenheit in Kamerun. Allerdings auf der Basis der Gleichheit. Die Eingeborenen verlangen Selbstständigkeit und Gleichberechtigung. Das deutsche bürgerliche Gesetzbuch wird mit derselben Wirkung wie in Deutschland in Afrika eingeführt. Die Kinder der Eingeborenen sollen zum Studium an einer Universität oder Hochschule zugelassen werden. Wir verlangen während der Arbeitszeit die Abschaffung der Misshandlung und Beschimpfung. Wir fordern von der Regierung einen ständigen Vertreter. Im Reichstag oder in der Nationalversammlung. Wir wählen hierzu unseren Douala-Mann Martin Dibobe. Die Petition umfasst 32 Punkte. Hinzu kommen zahlreiche Briefe und Erklärungen an das Reichskolonialamt und an die Nationalversammlung in Weimar, an den Reichspräsidenten Ebert, an den Außenminister und andere. Einer der Mitunterzeichner, Ndahi bin Sharifu, hält Vorträge über die Verbrechen während der deutschen Kolonialherrschaft und wird scharf angegriffen und juristisch belangt von ehemaligen Akteuren in den deutschen Kolonien. In dieser Zeit publizierten die Siegermächte Dokumentationen über die Gräueltaten der deutschen Kolonialmacht, um zu beweisen, dass die Deutschen unfähig seien zu einer angemessenen Kolonialherrschaft. Mit Unterzeichnung des Versailler Vertrags vom 28. Juni 1919 endete die deutsche Kolonialherrschaft. Dort heißt es: Deutschland verzichtet zugunsten der alliierten und assoziierten Hauptmächte auf all seine Rechte und Ansprüche in Bezug auf seine überseeischen Besitzungen. Doch damit endet weder der Kolonialismus im Innern noch die Kolonialpropaganda. Im Gegenteil. Die Kolonialbewegung erlebt in den 1920er und 1930er Jahren einen neuen Aufschwung. Die Spuren von Martin de Bobe verlieren sich, als er 1922 nach Kamerun reisen will. Er starb wahrscheinlich 1922 in Liberia. Die deutsche Kolonialgeschichte, auch wenn man sich dessen nicht immer bewusst ist, hat zahlreiche Spuren in Berlin hinterlassen. Und es ist gerade heute wichtig, diese in einem historisch-kritischen Kontext zu dokumentieren. Dieser Prozess der Aufarbeitung hat in Berlin erst spät eingesetzt. Dieser Prozess wurde eingeleitet durch zivilgesellschaftliche Initiativen und deshalb auch an dieser Stelle mein ausdrücklicher Dank an alle, die sich an dieser Aufgabe beteiligen und sie vorangebracht haben. So die Berliner Staatssekretärin Hella Dunger-Löper bei der Einweihung der Gedenktafel an der Berliner Kuglerstraße 44. Dieser Gedenktafel sollen, so die Initiatoren und die Laudatorin Katharina Oyuntuye, weitere Folgen, um auf die schwarze Diaspora in Berlin während des Kolonialismus hinzuweisen. Ich freue mich sehr, dass ihm die erste Berliner Gedenktafel für einen Afrikaner gewidmet ist und wir heute bei der Einweihung dabei sein können. In der deutschen Geschichtswissenschaft führte der Kolonialismus lange Zeit ein Schattendasein. Was ich immer gerne nenne, epochenbedingte Arroganz der Europäer. Da war normal, wenn jemand immer negativ über Afrika oder über Afrikaner geäußert hatte, haben die Leute immer drüber gelacht. Seit einem Jahrzehnt beginnt sich diese epochenbedingte Arroganz in Deutschland etwas zu lichten. Nicht zuletzt auch durch zivilgesellschaftliche Aktivitäten, insbesondere der schwarzen Communities. Ganz allgemein formuliert kann man sagen, dass Kolonialgeschichte lange Zeit eigentlich fast gar kein Gegenstand war der Geschichtsschreibung. Auch in den Überblicksdarstellungen, die großen Darstellungen der deutschen Geschichte, die haben in der Regel 2-3 kleine Seiten dem Kolonialismus gewidmet und das war wirklich ein Randthema. Der Historiker Sebastian Konrad. Inzwischen ist Kolonialismus nicht nur ein wichtiger Gegenstand geworden, Historiker forschen dazu, schreiben dazu. Es ist auch als eigentlich integraler Bestandteil der deutschen Geschichte zunehmend in den Vordergrund gerückt und auch verbunden worden mit anderen Aspekten der deutschen Geschichte. Heute verstehen Historiker den Kolonialismus als Teil einer Globalgeschichte. Einen globalen Warenverkehr gab es bereits vorher. Doch gewann dieser in den 1880er Jahren, also zur Hochzeit der Kolonisierung Afrikas durch europäische Staaten, an Dynamik. Die Investitionen von Banken, Industriellen und Kaufleuten in Übersee stiegen sprunghaft an. Die Migration innerhalb Europas, die Auswanderung nach Amerika nahm zu. In geringerem Ausmaß auch die in die Kolonien und in umgekehrter Richtung aus den Kolonien nach Europa. In den letzten Jahrzehnten drangen Wissenschaftler und Aktivisten der in Europa und den USA lebenden Menschen aus den ehemaligen Kolonien darauf, den Kolonialismus als Verbrechen anzuerkennen. Professor Mabe. Kolonialismus heißt nur das Vergangene. Kolonialismus heißt auch Postkolonialismus. Das ist das Denken von heute, das immer den Europäer prägt, massiv prägt. Er sieht nicht den Afrikaner als einen Menschen, als seinen Nächsten. Das ist mehr der Wilde, der, naja, irgendwie jetzt nicht mehr so wild ist, aber er braucht noch Essen, er braucht noch ein bisschen Kaffee, er braucht vielleicht Schokolade, er braucht vielleicht Bonbon, etc., etc. Aber wir haben von ihm nichts zu lernen. Geschichtsschreibung muss sich der Tatsache bewusst sein, dass die historischen Quellen, also Berichte der Beamten, Briefe, Tagebücher etc., vor allem von den kolonisierenden Akteuren stammen, also von der Täterseite. Außer Acht bleiben dabei die Perspektiven der Kolonisierten und die anhaltenden Wirkungen der Kolonisation. Dazu der Politikwissenschaftler und Philosoph Jakob Emanuel Mabe. Sie haben aus der eurozentristischen Perspektive immer geschrieben. Der Europäer war damals oder ist noch zum Teil einer geblieben, der nicht das andere anerkennt und stellt immer das eigene in den Mittelpunkt und in den Vordergrund. Und wenn man immer das eigene in den Vordergrund stellt, drängt man das andere immer zurück. So kommt es dazu, dass man es total degradiert. Und durch die Degradation des anderen erhebt man den eigenen Anspruch, für ihn oder für es zu sprechen. Also so war denn das, der Afrikaner ist nicht, wer soll für ihn schreiben, wir? Dann fangen sie an zu schreiben, was sie schreiben konnten. Also so kommt das, dass auch der Widerstand der Afrikaner total ignoriert wurde, obwohl es einen starken Widerstand gab, wie in Kamerun, wie sie gedacht haben, Rudolf Douala Mangabel. Hinzu kommt, die kolonisierten Völker hatten eine ausgeprägte mündliche Geschichtsüberlieferung. Diese Denktradition ist die Oralität, die Mündlichkeit. Ein Afrikaner weiß nur, was früher war oder vorher war, durch das mündliche Erzählen. Dann weiß er, dass seine Traditionen auch existiert haben. Und so wissen sie, was die Europäer damals an Schaden angerichtet haben, durch die Erzählkultur. Diese Erzählkultur wird in Europa kaum rezipiert. Eine angemessene Erinnerungskultur des deutschen Kolonialismus müsste den Widerstand der Kolonisierten stärker in den Blick nehmen und Geschichten erzählen, die den kolonialen Blick irritieren. Etwa die von Martin Diebube. Ich gratuliere Ihnen, aber auch uns allen, dass wir endlich so eine Tafel bekommen. Und dass Sie diese Person gewählt haben, den Martin Fahner Diebube, weil er eine hervorragende Persönlichkeit ist für diese erste Tafel aus der afrikanisch-deutschen Community, der hoffentlich noch ganz viele folgen werden, weil es sehr viele interessante Geschichten gibt, die einfach verborgen geblieben sind und die durch solche Tafeln natürlich dann erst auch die Öffentlichkeit dazu anregen, weitere Geschichten zu entdecken. Martin Kwane Dibobes Leben in Deutschland ist eine Geschichte der Selbstbestimmung und der Selbstverwirklichung. In Europa war das Leben der schwarzen Menschen selten selbstbestimmt. In Shakespeares Othello werden, heute würde man sagen, rassistische Klischees noch kritisch und distanziert benannt. Was soll denn dieses schreckliche Geschrei? Was wollt ihr? Ihr seid beraubt. Oh, Schande. Und eure halbe Seele ist verloren. Jetzt. Jetzt rammelt ein alter schwarzer Bock euch euer weißes Schäfchen. Auf drum, auf, sonst macht der Teufel euch zum Großpapa. Was bist du für ein Schandmaul? Ich bin einer Herr, der euch sagen kommt, dass eure Tochter und der Moor jetzt drauf und dran sind, das Tier mit den zwei Rücken zu machen. Othello ist die Hauptperson in Shakespeares gleichnamiger Tragödie. Er ist schwarz und ein erfolgreicher venezianischer Feldherr. Heimlich und ohne Wissen ihres Vaters hatten Othello und Desdemona, die Tochter eines angesehenen Senators, geheiratet. Der gehässige Intrigant Iago bedient sich der wohl schon in der Renaissance gängigen, heute würde man sagen rassistischen Vorurteile und Klischees, um den schwarzen Othello zu diffamieren. Er vergleicht ihn mit Tieren und mit dem Teufel und sexualisiert beide. Er dämonisiert Othello. Der Senator vermutet Teufelswerk und klagt Othello an. Sie wurde mir entführt, missbraucht, befleckt durch schwarze Kunst, Quacksalber, Liebestränke. Denn dass Natur so widersinnig irrte, da sie nicht schwachsinnig, blind oder stumpf ist, konnt ohne Zauberei nicht sein. Völlig undenkbar, dass sich eine Tochter aus gutem Hause freiwillig mit einem Schwarzen einlässt. Doch der Irrtum des Senators klärt sich auf. Die Geschichte endet trotzdem nicht mit einem Happy End. Interessant ist, Shakespeare zeichnet Othello nicht nur als charakterlich einwandfreien, sondern auch als arglosen, naiven und leichtgläubigen Menschen, der sich von Iago einreden lässt, seine Frau betrüge ihn. Er bringt sie um. Anschließend auch sich selbst. Das Bild vervollständigt sich. Der schwarze Othello entspricht damit den gängigen Klischees. Alles mit der Liebe, Freude, Schnäbel tändelt, Herz und küsst. Und ich soll die Liebe malen, weil ein Schwarzer hässlich ist, weil ein Schwarzer hässlich ist. In Mozarts Zauberflöte spielt der schwarze Sklave Monostratos die Rolle eines Bösewichts. Weil er hässlich ist, will kein weißes Mädchen mit ihm schnäbeln, tändeln, herzen und küssen, so der Text. Weiß ist schön, ich muss sie küssen. Eine reale Person, Soliman, soll Mozart zu seiner Figur des Monostratos inspiriert haben. Soliman verkehrte am Wiener Hof, war wie Mozart Freimaurer und galt zunächst als gelehrter und kultivierter Mann von Welt. Doch das Bild vom Schwarzen änderte sich im 18. Jahrhundert. Als er 1796 starb, wurde er nicht christlich beerdigt, sondern auf Befehl des Kaisers ausgestopft und für eine Naturaliensammlung präpariert. Alles mit der Liebe, Freude, Schnäbel tändelt, Herz und küsst. Und ich soll die Liebe malen, weil ein Schwarzer hässlich ist, weil ein Schwarzer hässlich ist. Bis ins 18. Jahrhundert hinein war das Bild des Schwarzen durchaus noch widersprüchlich. Es gab den schwarzen Weltmann, den schwarzen Gelehrten und Mediziner. Es kursierten während der Zeit der Kreuzzüge Gerüchte von einem schwarzen christlichen Kaiser in Afrika. Zusammen mit ihm wollten die europäischen Christen die ungläubigen Mauren aus dem Heiligen Land verjagen. Auch einer der Heiligen Drei Könige war ein Schwarzer und wurde als Heiliger verehrt. Doch während des 17. und 18. Jahrhunderts florierte der Handel mit versklavten Menschen aus afrikanischen Ländern. Auch der deutsche Kolonialismus, genauer der Kolonialismus der deutschen Vorläuferstaaten, begann nicht erst im 19. Jahrhundert, sondern mit dem Versklavungshandel. In dieses Geschäft stieg Friedrich Wilhelm von Brandenburg ein, der sogenannte Große Kurfürst. Er lebte zwischen 1620 und 1688. Zu dieser Zeit hatten die meisten europäischen Staaten befestigte Handelsstützpunkte in Westafrika. Das waren Portugiesen, Engländer, Niederländer, Franzosen, Dänemark und Schweden. Den größten Schiffsbestand hatten die Niederländer. Alle Handels- und Kriegsschiffe zusammengenommen hatten die Niederländer gegen Ende des 17. Jahrhunderts etwa 10.000 Schiffe unter Segeln. Der große Kurfürst verbrachte seine Jugend in den Niederlanden, damals eine mächtige globale Handelsmacht. Niederländische Händler unterhielten Handelsstützpunkte in Amerika, Asien und Afrika. Sie handelten mit Gewürzen, Tabak, Zucker, Waffen und mit Menschen. Sklaven, die sie in Afrika kauften und in Amerika verkauften. Brandenburg war nach dem Dreißigjährigen Krieg pleite. Friedrich Wilhelm wollte es sanieren, nach niederländischem Vorbild. Das Geschäftsmodell der niederländischen Handelskompanie wurde erfolgreich von allen ausländischen Handelskompanien kopiert, da die Niederländer verhältnismäßig den größten Anteil am Überseehandel hatten. Das Modell funktionierte so. Die herrschenden Adligen garantierten kapitalkräftigen Kompanien Privilegien, vor allem Handelsmonopole, und übertrugen ihnen quasi hoheitliche Rechte. Sie durften mit Waffengewalt ihre Interessen erzwingen, sogar die Stützpunkte der Kompanien gegnerischer Länder angreifen und ihre Schiffe kapern. Die politischen Machthaber und die Handelskompanien wurden reich. Der große Kurfürst, so der Historiker Malte Stamm, orientierte sich an dieser Praxis. Dazu war seine Beziehung zu den niederländischen Reedern wie Benjamin Raule von essentieller Bedeutung. Raule stellte seine Schiffe unter brandenburgische Flagge, investierte in den Schiffsneubau und organisierte ihn in Havelberg, Brandenburg, um zusammen mit dem Kurfürsten und anderen Geldgebern mit mehr als 30 Schiffen in den lukrativen Überseehandel einzusteigen. 1680 machte ein erstes Schiff eine Erkundungstour nach Westafrika mit der Order, Kontakte zu örtlichen Händlern zu knüpfen und um neben Tieren ein Dutzend junge Sklaven von 14, 15 und 16 Jahren zu fangen, welche schön und wohlgestalt seien, um selbige an unseren Hof zu übersenden. Friedrich Wilhelm gründete 1782 die Brandenburgisch-Afrikanische Kompanie, kurz BAC, und schickte regelmäßig Schiffe nach Westafrika. Der erste und bis heute einzige erhaltene Handelsstützpunkt wurde zum Jahreswechsel 1682-83 im heutigen Ghana am Kap der Drei Spitzen von den brandenburgischen Fahnenjunker Otto Friedrich von der Gröben gegründet. Das ist die Festung Großfriedrichsburg. Heute Weltkulturerbe, das an die Versklavung erinnert. An diese koloniale Kontinuität wollte man 1885 erinnern, als man das Kreuzberger Ufer, eine Straße in Berlin, nach Otto Friedrich von der Gröben benannte. Zu einer erneuten Umbenennung kam es 2010 auf Betreiben der schwarzen Community. Heute heißt sie Mai Ayim-Ufer. Mai Ayim war eine Dichterin und Mitbegründerin der afrodeutschen Bewegung. Sie gab wichtige Impulse zur kritischen Aufarbeitung des deutschen Kolonialismus und seiner Folgen. Von der Gröben ließ 1682-83 im heutigen Ghana eine Festung errichten, von der aus etwa 30.000 versklavte Menschen verschifft wurden, die meisten nach Amerika. Der Handel florierte. Waffen, Munition, Stoffe, Schnaps gegen Elfenbein und vor allem gegen jene Menschen, die Sklavenjäger aus dem afrikanischen Hinterland an die Küste verschleppten. Die meisten Menschen starben bereits bei ihrer gewaltsamen Gefangennahme und auf dem Weg zu den Schiffen. Die Beute dieser Raubzüge, Männer, Frauen und Kinder, wurde zur Küste getrieben. Diese Elendsmärsche forderten ebenfalls hohe Verluste durch Hunger, Durst, Erschöpfung. So der Historiker Heinrich Loth. Zwischen dem späten 16. und frühen 19. Jahrhundert wurde die politische und wirtschaftliche Infrastruktur in großen Teilen Afrikas weitgehend zerstört. Etwa 20 Millionen Versklavte wurden nach Amerika verschleppt, deutlich weniger nach Europa. Widerstand leisteten die Sklaven vor allem vor und während ihrer Gefangennahme. Das heißt, die Sklaven wurden an Land aufgegriffen und dann zu den Lagerplätzen an der Küste verbracht. Dort wurden sie dann so lange eingesperrt, bis genügend Sklaven für einen Transport beisammen waren. Bis hierher waren Fluchtversuche an der Tagesordnung. Zwischen 300 und 800 Menschen wurden auf den mit Zwischenebenen ausgestatteten Schiffen in Ketten gelegt und zusammengepfercht. Die hygienischen Zustände waren katastrophal. Welch Schauer überkam mich beim Betreten der Räume, in denen die unglücklichen Opfer untergebracht. Beim Einatmen der schrecklichen Atmosphäre. Johann Peter Oettinger, eine Art Schiffsarzt auf einem brandenburgischen Schiff, berichtet von den Zuständen an Bord, von Todesfällen. Doch auch vom fehlgeschlagenen Versuch der Versklavten, das Schiff zu übernehmen und von der grausamen Bestrafung der Organisatoren. In der Karibik hatten die Brandenburger den westlichen Teil der Insel St. Thomas von den Dänen gepachtet. Die Dänen wollten auf der Insel eine Plantagenkolonie gründen, und überließen anfangs den Brandenburger den Sklavenhandel. Das Idealgeschäft mit den aus Afrika verschleppten Menschen war ein sogenannter Dreieckshandel. Von Emden, dem Hafen der Brandenburger aus, fuhren die Schiffe mit Waren nach Afrika, die sie gegen Afrikaner und Afrikanerinnen tauschten. Von dort ging es mit den dort eingekauften Produkten, Zucker, Tabak etc. zurück. Die Gewinne lagen bei 300-400%. Die Brandenburger scheiterten nach etwa 30 Jahren. Die Gründe? Zu wenig Kapital, zu geringe politische und militärische Macht, Schiffsunglücke. Der große Kurfürst verkaufte seine Anteile an der Gesellschaft an niederländische Gesellschaften. Der Menschenhandel ging weiter. Die Sklaven waren Waren für die Unternehmer. Unternehmer, der wirklich aus Sklaven sein Kapital machte. Im Gegensatz zur Sklaverei der Antike galten in der frühen Neuzeit die schwarzen Versklavten nicht als vollwertige Menschen. Sie hatten keinerlei Rechte. Für die Könige oder die Mächtigen war die Gier nach Ruhm, nach Prestige, nach Ansehen. Wenn mal Herzog keinen Sklaven besaß, das war wirklich wie ein armseliger Mensch in seiner Gesellschaft. Im Jahre 1707 wurde ein afrikanischer Junge namens Amo an den Hof von Wolfenbüttel gebracht. Sklavenjäger hatten den 5-jährigen Amo zunächst mit vielen anderen Afrikanern aus dem Landesinneren an die Küste des heutigen Ghana verschleppt und dort an die weißen Händler verkauft. Anton Ulrich, ich habe durch meine Recherchen festgestellt, er war einmal in Amsterdam. Dort ist er in Kontakt persönlich mit jungen afrikanischen Sklaven gekommen. Und das heißt, als darum ging, wirklich Sklaven zu erwerben, hatte schon andere in seinem Hause. Jakob Emanuel Mabe schrieb ein Buch über Anton Wilhelm Amos Leben und Werk. Herzog Anton Ulrich aus Wolfenbüttel war sein Besitzer. Amos Taufname macht die Besitzverhältnisse klar. Anton hieß der Herzog, Wilhelm der Sohn des Herzogs. Amo taufte man auf die Namen beider, Anton Wilhelm. Ob Amo sein richtiger Name war, weiß man nicht. Mit ihrer Freiheit nahm man den Versklavten auch ihren Namen, ihre Sprache, ihre Kultur. Sie hießen so, wie ihre Besitzer sie nannten. Später, als Amo Philosophie an den Universitäten Halle und Jena lehrte, nannte er sich Anton Wilhelm Amo von Guinea in Afrika. Spackdeutsch, konnte Französisch etc. Unglaublich. Also durch diese Begabung kann man schon sagen, dass Ulrich Anton schon erstaunt war, auch überrascht durch diese geistige Tüchtigkeit. Die intellektuelle Tüchtigkeit Amo hat ihn ein bisschen verschont. Und trotzdem blieb er ein Lakai. Sein Besitzer ließ Amo taufen und ausbilden. Er lernte alles, was er für ein Universitätsstudium benötigte. Er war wohl der einzige Schwarze, der in Mittel- und Westeuropa studierte, zunächst in Halle. Hier lehrten Vertreter des Rationalismus und der Frühaufklärung. Amos erste wissenschaftliche Abschlussarbeit aus dem Jahre 1729 hatte den Titel »De Jure Maurorum in Europa« – über das Recht der Schwarzen in Europa. Darin diskutiert Amo die rechtlose Situation der Schwarzen in Europa. Die Arbeit selbst gilt als verschollen. Über den öffentlichen Vortrag Amos berichtete die Hallenser Zeitung. Amo sprach sich dafür aus, dass den versklavten Afrikanern gleiche Rechte zustünden wie den Weißen. Dies ist umso bemerkenswerter, als etwa Montesquieu zur gleichen Zeit schrieb: Man kann sich nicht vorstellen, dass Gott, der doch ein allweises Wesen ist, eine Seele und noch dazu eine gute Seele in einen schwarzen Körper gelegt habe. Ein Beweis dafür, dass sie keine gesunde Vernunft haben, liegt darin, dass sie Halsketten aus Glasperlen höher schätzen als eine aus Gold, das doch bei zivilisierten Völkern eine solch große Bedeutung hat. Diese rassistischen Gedanken teilten auch andere Philosophen dieser Zeit, etwa Voltaire. Man glaubte, die Sklaverei als gottgewollt zu legitimieren. Man glaubte, in der Bibel, Genesis Kapitel 9, eine Rechtfertigung gefunden zu haben. Nach der Sintflut betrank sich Noah. Der zweite seiner drei Söhne, er hieß Ham, sah seinen Vater entblößt, als dieser seinen Rausch ausschlief. Wach geworden, verfluchte Noah ihn und alle seine Nachkommen in Gestalt seines Enkels Kanaan. Verflucht sei Kanaan, der niedrigste Knecht sei er seinen Brüdern. Im 16. Jahrhundert erklärten nun einige Autoren in Spanien den dunkelhäutigen Ham zum Vorfahren der Schwarzen. Diese Bibelinterpretation machte im Zuge der Kolonisation Karriere. Die Aufklärer suchten außerbiblische Erklärungen und fanden sie. Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen, verkündete der deutsche Philosoph Kant, ging aber davon aus, dass schwarze Menschen vom weißen Menschen abstammten und nur aus klimatischen Gründen nachdunkeln. Andere Philosophen, auch der Aufklärer Voltaire, folgten der Auffassung, dass Schwarze aus einer eigenen Abstammungslinie hervorgegangen seien. Sie sprachen den Afrikanern gleichsam das Menschsein ab und plädierten für ihre Versklavung. Im 18. Jahrhundert begannen Wissenschaftler, Pflanzen und Tiere, aber auch Menschen zu klassifizieren und in ein System einzuordnen. Die Einteilung der Menschen in Rassen war keinesfalls wertneutral, sondern interessegeleitet. So konstruierte der Biologe Carl von Linné Menschenrassen in eindeutiger Absicht. Europaeus albus, einfallsreich, erfinderisch, weiß, sanguinisch. Er lässt sich durch Gesetze lenken. Afer niger, verschlagen, faul, nachlässig, schwarz, phlegmatisch. Er lässt sich durch die Willkür seiner Herrscher lenken. Kein Zweifel, die europäische weiße Rasse ist die Krönung der Schöpfung. Dies sind die ideologischen Grundlagen der frühen Kolonisation. Sie wurden im 19. und 20. Jahrhundert, etwa im Sozialdarwinismus, theoretisch weiterentwickelt. Diese rassistischen Ideologien sind noch heute virulent. Amo studierte in einer Zeit, als diese kolonialrassistischen Auffassungen bereits grassierten. Seine Biografen schildern ihn als geschickt und angepasst. Heute würde man vielleicht sagen, gut integriert. Im Jahre 1730 schreibt sich Amo an der Universität Wittenberg ein und macht dort einen zweiten Abschluss. Er ist nun Magister der Philosophie und der freien Künste. Doch er studiert weiter, unter anderem Medizin. 1734 ist Amos auf Latein verfasste Doktorarbeit fertig. Der übersetzte Titel: Die Unberührtheit der menschlichen Seele. Amo bewegt sich mit seiner erkenntnistheoretischen Arbeit in den engen Grenzen des erlaubten Philosophierens. Die Quelle der Erkenntnis, so Amo, sei das Ding, das Objekt selbst. Und die Erkenntnis sei eine Fähigkeit des Geistes, dies selbstständig zu verarbeiten. Gott erklärt er zum jenseitigen Schöpfer alles Erkennbaren. Mit dem eigentlichen Erkenntnisakt habe er nichts mehr zu tun. Erkenntnis sei handlungsorientiert. Aus einer vernünftigen Einsicht würden Taten folgen. Das Leitmotiv seiner Arbeit: Es genügt nicht, die Wahrheit zu sagen, wenn nicht die Ursache der Unwahrheit bestimmt ist. Amo erhielt zwar die Erlaubnis, an den Universitäten Halle und Jena zu lehren und war dort einige Zeit als Dozent tätig. Doch bald begann eine rassistische Hetze gegen ihn, weil er es wagte, einer weißen Frau einen Heiratsantrag zu machen. Als seine Förderer starben, bedrohte das seine berufliche Existenz. Es kursierten rassistische Schmähgedichte über ihn. Die Spuren Amos verloren sich. Er wollte schließlich in das Land zurück, aus dem er als Kind verschleppt wurde. Im Jahre 1747 ließ er sich von Rotterdam aus nach Afrika ins heutige Ghana mitnehmen. Ein Schiffsarzt traf ihn einige Jahre später. Aus einem Bericht: Er stattete dem berühmten Doktor der Philosophie und der freien Künste Magister einen Besuch ab. Er war ein Afrikaner, der etwa 30 Jahre in Europa gelebt hatte. Er lebte dort als Eremit und hatte unter den Seinen den Ruf eines Wahrsagers. In Ghana soll er als Goldschmied gearbeitet haben, als eine Art Lebensberater und Streitschlichter. In einigen Lexika des 18. Jahrhunderts taucht er auf. Zweifellos kannten ihn Kant und andere Philosophen der Aufklärung, doch Amo bleibt unerwähnt. Weil er das rassistische Bild vom minderwertigen Schwarzen irritierte und seine Existenz den Überlegenheits- und Dominanzanspruch der Weißen in Frage stellte? Erst Ende des 20. Jahrhunderts wurden Wissenschaftler auf ihn aufmerksam. In Berlin gibt es eine Initiative, die sich für eine Umbenennung der Mohrenstraße in Berlin-Mitte in Anton-Wilhelm-Amo-Straße engagiert. Dieses Wort Mohr steht leider in einer langen rassistischen Tradition. Es ist eines der ältesten deutschen Begriffe für schwarze Menschen und ist unhintergehbar rassistisch und muss deswegen aus dem Straßenbild entfernt werden. Der Politikwissenschaftler Joshua Kwesi Aikins. Mohr stammt aus dem Altgriechischen und Latein und meint nicht nur schwarz oder dunkel, sondern in der abendländischen Geschichte auch töricht und dumm. Diese Zuschreibung verstärkt sich, als versklavte Menschen in Europa als Hofmohren bezeichnet werden. Eine Umbenennung der Mohrenstraße in Berlin-Mitte in Amo-Straße könnte darauf aufmerksam machen. Was wir vorschlagen, ist ein Perspektivwechsel durch eine Umbenennung, die es uns ermöglicht, dann genau dieser Geschichte der Versklavung, die auch von deutschen Vorläuferstaaten ausgegangen ist, zu gedenken. Allerdings, indem wir Menschen ehren, die davon betroffen waren, die das problematisiert haben, die sich dagegen gewehrt haben und die zur damaligen Zeit eine kritische Stimme gegen Rassismus und Versklavung erhoben haben. Genau so ein Perspektivwechsel würde es uns tatsächlich dann ermöglichen, an dieser Stelle prominent dieser Geschichte zu erinnern. Das ist der musikalische Vorspann zum Nazi-Kolonialpropagandafilm Karl Peters aus dem Jahre 1941. Zu hören ist diese Musik vor dem Bild des Kilimanjaro, dem höchsten Berg Afrikas und, aus der Sicht der deutschen Kolonialbefürworter, dem höchsten Berg Deutschlands. Die Spitze des Kilimanjaro ist noch heute in Potsdam zu sehen, im Muschelsaal des Neuen Palais. Den historischen Anknüpfungspunkt für den Film lieferte die Annexion Ostafrikas, die Gründung der Kolonie Deutsch-Ostafrika seit dem Jahr 1884. Erzählt wird die Geschichte von Karl Peters, den die Kolonialbefürworter feierten als Mann, der Deutsch-Ostafrika für uns erwarb. Seine Kritiker im Deutschen Reichstag und in der Presse nannten Peters 1896, nach Bekanntwerden seines brutalen Vorgehens gegen die Einheimischen, Hänge-Peters. In Tansania, auch bis heute, man nennt ihn Mkono wa Damu, das ist Swahili. Mkono ist Hand und Damu ist Blut. Also Mkono wa Damu heißt blutiges Hand. Nyakasururu Mburu kommt aus dem Kilimanjaro-Gebiet, der einstigen Wirkungsstätte von Peters im heutigen Tansania. Die Widerstand immer geleistet haben, es war entweder erhängt oder geschossen. Und wirklich, meine Großmutter hat mir erzählt, wenn man den Vollmond schaut, es gibt da eine ganze so dunkle Fläche, sieht wie ein Menschenschatten, das ist der Peters, wurde vom Gott bestraft und erhängt, so wie er hat deine Vorfahren erhängt, hängt er da. Mburu berichtet davon, wenn er für seinen Verein Berlin Postkolonial Besuchergruppen durch das afrikanische Viertel in Berlin führt. Hier gibt es immer noch einen Straßennamen, der Peters ehrt, die Petersallee. In anderen Städten hat man die Petersstraßen, Petersplätze und Petersalleen längst umbenannt. In Berlin hat man die Petersallee lediglich umgewidmet. Nicht mehr Karl Peters soll geehrt werden, sondern Hans Peters, ein Widerstandskämpfer im Nationalsozialismus. Im Film verkörpert Hans Albers die Rolle des tatkräftigen, aufrichtigen deutschen Karl Peters. Der als blonder Hans bekannte deutsche Filmstar blieb auch nach der Befreiung vom Nationalsozialismus sehr beliebt. In der Anfangsszene des Filmes fahren der von ihm authentisch verkörperte Karl Peters und sein Freund Karl Jülke mit dem Zug in deren Heimatort Neuhaus. Noch heute erinnert vor seinem Geburtshaus, dem Pfarrhaus von Neuhaus, ein Gedenkstein an Karl Peters. Die Aufschrift: Unserem Dr. Karl Peters, Begründer von Deutsch-Ostafrika. Der Stein lag während der DDR-Zeit vergraben vor dem Pfarrhaus. 1993 ließ ihn der damalige Pfarrer von Neuhaus, Horst Friedrich Herke, wieder aufstellen. Also das ist sicherlich eine Art eines politischen Missionars gewesen. Wobei das missionarische Anliegen tatsächlich war, diese Schwarzafrikaner auch als Menschen zu akzeptieren. Das kann man daran erkennen, dass er also Blutsbrüderschaft mit ihnen schloss, indem er sich den Unterarm aufritzte und mit einem Häuptling dann Blut austauschte oder so. Und das wird ein Rassist oder Kolonialist im Sinne, wie man ihn heute sieht, wohl kaum machen. Blutsbrüderschaft, Gleichberechtigung, Befreiung von der Sklaverei. Pfarrer Herke pflegt die Mythen über Karl Peters und die Kolonisation. Äußerungen, die er getan hat, die in seinen Büchern vorkommen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite sein Kampf um die Freiheit schwarzafrikanischer Stämme von einer Fremdbestimmung. Es gibt Mythen, denen Fakten offensichtlich nichts anhaben können. Geboren wurde Peters 1856 in Neuhaus, begraben wurde er 1918 in Hannover. Hier bekam er einen großen Grabstein. Die Stadt übernahm die Ehrenpflegschaft für sein Grab bis in die 1990er Jahre hinein. Nach 1933 stilisierten die Nazis Peters zum Idol eines reinrassigen Herrenmenschen. Peters Konterfei zierte Briefmarken, ein Kriegsschiff trug seinen Namen, es gab sogar Landkarten von Afrika, auf denen das ehemalige Deutsch-Ostafrika, die Stätte seines Wirkens, als Petersland erschien. Kaum eine Stadt, in der nicht Straßen und Plätze nach ihm benannt wurden. Der Film Karl Peters basierte auf Büchern und Biografien über ihn und nicht zuletzt auf seinen autobiografischen Schriften, in denen er sich in Szene setzte. Der deutsche Name, trotz Goethe und Sedan, hat keineswegs einen stolzen Klang auf der Erde. Ich hatte es satt, unter die Parias gerechnet zu werden und wünschte, einem Herrenvolk anzugehören. Und da ein Herrenvolk der Untermenschen bedarf, machte sich Karl Peters auf, wie er in einem Brief schrieb, um mir persönlich ein Reich nach meinem Geschmack zu erwerben. Ein gewaltiges deutsches Kolonialreich, welches vom Sambesi bis an den Nil reicht. Eine Quelle von Reichtum und Macht für unsere deutsche Nation. Deshalb beschloss er, Kolonialpolitiker zu werden. Ich will versuchen, meinen Namen tief in die Weltgeschichte einzumeißeln. Was die Vorsehung dazu sagt, weiß ich nicht. Peters verglich sich mit Napoleon und den Konquistadoren in Mittel- und Südamerika. Seine Selbstinszenierungen und Brutalitäten lassen Historiker wie Hans-Ulrich Wehler zum Schluss kommen. Bei Peters handle es sich um einen Psychopathen mit einer durchaus üblichen explosiven Mischung von pangermanischen, antisemitischen und unverhohlen rassistischen Ideen. In der Filmszene fährt der Zug mit Karl Peters im Bahnhof von Neuhaus an der Elbe ein. Auf dem Bahnsteig viele Menschen und eine Musikkapelle. Zu den Dreharbeiten hatte man sich eine Blaskapelle aus Mitgliedern des Reichsarbeitsdienstes kommen lassen. Die Behörden unterstützten 1940 das Filmprojekt großzügig, auch mit zwangsverpflichteten, sichtbar abgemagerten schwarzen Kriegsgefangenen, die in den Afrikaszenen des Films als Komparsen und Statisten eingesetzt wurden. Von ihnen überlebte kaum einer das Kriegsende. Man ließ sie später verhungern oder brachte sie um. Was macht ihr hier für Sachen? Wer wandert denn hier aus? Oh, das sind doch einige aus Neuhaus. So. Ja, warum denn? Ja, warum? Der Acker wird zu klein. Hm. Wo gehen die hin? Die gehen nach Amerika. Können einen in der Seele wehtun. No. Auswanderung nach Amerika. Der Verlust deutscher Männer und Frauen für das Deutsche Reich. Gleich zu Anfang des Films wird dieses Motiv für eine Kolonisation Afrikas angeführt. Das deutsche Volk braucht Raum, ein Vaterland in Übersee, einen Platz an der Sonne, wie später Reichskanzler von Bülow fordert. Im Film hält Peters eine Rede vor dem deutschen Kolonialverein. Meine verehrten Damen und Herren, ich fasse darum noch einmal kurz zusammen. Warum muss Deutschland Kolonien haben? Weil Deutschlands Grund und Boden in keinem Verhältnis zu der stetig anwachsenden Größe seines Volkes steht. Bedenken Sie auch bitte, wir verlieren ja jährlich Hunderttausende von gesunden Männern und Frauen in alle Teile der Welt. Sie gehen unserer natürlichen Volkskraft verloren, weil ihnen unser vorhandener Boden leider nicht das notwendige Brot geben kann. Tatsächlich emigrierten etwa 2 Millionen aus Deutschland. Für Bismarck zum Beispiel haben Historiker wie Hans-Ulrich Wehler immer wieder betont, spielte die Idee, dass man Konflikte, die es in Deutschland gab, gewissermaßen ablenkt, in denen man so eine Art von Ersatzraum schafft in Übersee, eine große Rolle. Also Krieg wird immer dann geführt, wenn man innenpolitische Schwierigkeiten und Konflikte hat, dann wird ein Krieg geführt und er ermöglicht, dass sozusagen die Nation sich hinter diesem außenpolitischen Projekt einigt. Und so ein Motiv wird sicher auch eine Rolle gespielt haben. Und Kriege und kriegerische Auseinandersetzungen gab es in den Kolonien ständig. In Deutsch-Südwestafrika, in Deutsch-Ostafrika, in Kamerun, in China. Der Historiker Sebastian Konrad, Professor für Geschichtswissenschaften an der FU Berlin, führt noch weitere Motive der Kolonisationsbefürworter an. Man darf aber nicht unterschätzen, dass auch Dinge, die weniger greifbar waren, eine Rolle gespielt haben. Dazu gehört eben diese Zivilisierungsmission. Ein großer Teil der Bevölkerung, eben bis hin in zum Beispiel kirchliche Kreise, hat letzten Endes aus solchen, nennen wir es mal, humanitären Erwägungen heraus, so wie man, sagen wir mal, für Entwicklungshilfe eingetreten ist, den Kolonialismus begrüßt. Warum? Weil der das Versprechen mit sich führte, bestimmte Praktiken, die man eigentlich nicht mehr tolerieren wollte, abzuschaffen. Also ganz vorne die Sklaverei, ein Motiv, was sehr stark gehandelt wurde. Aber auch so etwas wie die Polygamie, der Kolonialstaat, aber auch dann die Mission zusammen sollten solche barbarischen Praktiken unterbinden. Und schließlich, letzter Punkt, und nicht der unwichtigste, dieser Wettkampfgedanke zwischen den europäischen Staaten, der ungeheuer stark war. Es war vor allem die Konkurrenz mit England. Auch die wird im Karl-Peters-Film propagandistisch eingesetzt. Sie sind einfach hingegangen und haben sich das geholt, was sie brauchten. Aber und über das hinaus noch mehr, ohne jede Rücksicht. Wie sieht es für uns aus? Da gilt es, die wenigen Gebiete, die noch offen stehen, kurz vor Todesschluss, durch Verträge zu erwerben und als Schutzgebiete zu sichern. So kommen wir zu Kolonien. Aber nicht durch Vereinsmeierei und albernes, dummes Geschwätz. Im Film ebenso wie in seinen autobiografischen Schriften wird Peters als Tatmensch inszeniert. Als stiller, ernster Pastorensohn und Herrenmensch, so bezeichnet er sich selbst, ist er gerade heraus. Er sagt und schreibt, was er denkt. Und er tut, was er sagt. Der Kolonialerwerb ist die rücksichtslose und entschlossene Bereicherung des eigenen Volkes auf anderer, schwächerer Völker Unkosten. Nach dem Studium und seinem Oberlehrerexamen lebte Peters in England, der damals größten Kolonialmacht. Aus meiner Sicht war für Peters Inspiration sein längerer Aufenthalt in England prägend. Also er hat da Verwandtschaft gehabt und hat dann bei denen mehrere Jahre verbracht. Und ist dann nach Deutschland zurückgekehrt mit dem Sendungsbewusstsein, es sei jetzt seine Rolle, sicherzustellen, dass auch das Deutsche Reich am kolonialen Wettlauf teilnimmt. Er hat nämlich auch hier in Berlin tatsächlich öffentlich kundgetan, dass aus seiner Sicht die Quelle des englischen Reichtums die Kolonien seien und deswegen seine Pflicht sei, als Patriot dafür zu sorgen, dass auch Deutschland, auch das Deutsche Reich, sich nun eine solche Quelle des Reichtums erschließen müsste. So Joshua Kwesi Aikins, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Kassel und Experte für Gegenwart und Geschichte des Kolonialismus. Da geht es so ein bisschen auch um eine Art Unvermeidlichkeit, ja? Eine geschichtliche Entwicklung, an der Deutschland entweder teilnimmt oder von der es abgehängt wird. Und er ist nun der Held, der dafür sorgt, dass Deutschland da nicht ins Hintertreffen gerät. Zurück aus England fügte Peters den bereits gegründeten Kolonialvereinen einen weiteren hinzu und lernte dort den Kammerherrn des Kaisers, Graf Beer Bandelin, und andere einflussreiche Leute kennen. Mit flammenden Aufrufen versuchte er, Kapital für eine Expedition aufzutreiben. Jeder Deutsche, dem ein Herz für die Größe und die Ehre unserer Nation schlägt, ist aufgefordert, unserer Gesellschaft beizutreten. Es gilt der Welt zu beweisen, dass das deutsche Volk mit der alten Reichsherrlichkeit auch den alten deutschnationalen Geist der Väter übernommen hat. Durch Spenden und Anteilsscheine hatte Peters bald das Startkapital beisammen. Ich tue eine große vaterländische Tat und grabe meinen Namen ein für alle Male in die deutsche Geschichte ein. Bismarck war ja da lange Zeit sehr skeptisch und zurückhaltend, was diese Fragen anging. Aber als er dann nach britischem Vorbild eine private Kolonialgesellschaft gegründet hat und dann dort mit Waffengewalt und betrügerischen Verträgen in Ostafrika Landclaims abgesteckt hat und dann damit nach Berlin zurückgekommen ist, war das auf jeden Fall ein gewichtiges Argument im Lobbying, was dann eben dafür gesorgt hat, dass tatsächlich dann auch der Reichsschutz ausgedehnt wurde auf diese Gebiete. Zusammen mit zwei Entschlossenen brach Peters 1884 aus Berlin nach Sansibar auf. Der Film greift in die exotische und orientalistische Trickkiste. Wen suchst du? Ich suche Madame Kummer Dr. Peters. Ja, da bin ich. Was willst du? Ich habe einen Brief für Madame Kummer Dr. Peters. Bitte? Also, wieso sprichst du so fein Deutsch? Ich habe Deutschsprache gelernt von einem deutschen Missionar, Madame Kummer. Ah, bist du beim Konsul? Nein, Madame Kummer. Ich mache Arbeit, alles, was kommt, Madame Kummer. Ich kenne Sprache Swahili, Araber und Deutschsprache. So, ich verdiene mein Geld heute so, morgen so. So, das muss man sich mal merken. Ramazan heißt dieser Dolmetscher im Film. So hieß tatsächlich der Diener und Übersetzer von Karl Peters. Der schwarze Schauspieler, der ihn selbstbewusst und wenig unterwürfig spielte, ist selbst ein Stück Kolonialgeschichte. Er hieß Hussein und gab sich den Namen Husen. Husen wurde geboren als Sohn eines schwarzen Kolonialsoldaten im Dienste der Deutschen, kämpfte als Kindersoldat in der deutschen Kolonialarmee, kam nach Deutschland und starb nach 3 Jahren Haft 1944 im KZ Sachsenhausen. Im Film Karl Peters wird der Mythos des deutschen Helden entfaltet. Hart, aber herzlich und zudem human. Ohne Rückendeckung vom Deutschen Reich setzt Peters alias Hans Albers von Sansibar aufs Festland über und befreit an der Spitze einheimischer Träger Sklaven. Ramazan alias Husen dient als Übersetzer. Ramazan, dann wollen wir erstmal die armen Teufel befreien. Eigenhändig befreit Peters die Versklavten von ihren Fesseln. Ramazan, was bedeutet das? Wenn Krieger Webspeeren sandt, dann wollen Frieden. Er bittet dich um Schuss gegen die Sklavenhändler. Peters selbst schildert die Abtretung großer Teile Ostafrikas etwas anders. Der Einzug ins Kral geschah mit einer Art von Pomp. Waren Araber in der Nähe, so ließ ich unsere Leute auf gut Glück ihre Büchsen abfeuern. Ich selbst hatte mir eine Reihe von Fahnen mitgenommen, die ich aufziehen ließ. Wir knüpften sofort ein recht kordiales Verhältnis an, indem wir den Sultan zwischen uns auf ein Lager nahmen, von beiden Seiten unsere Arme um ihn schlagend. Wir taten dann einen Trunk guten Grogs und brachten seine Hoheit von vornherein in vergnüglichste Stimmung. Alsdann wurden die Ehrengeschenke ausgetauscht. Alsbald wurde der Kontrakt abgeschlossen. Kontrakte, in denen die Häuptlinge, ohne die Konsequenzen zu ahnen, ihre Hoheitsrechte an Karl Peters abtraten. Aufgegeben wurde auch das uneingeschränkte Recht der Ausbeutung von Bergwerken, Flüssen, Forsten, das Recht, Zölle aufzulegen, Steuern zu erheben, eigene Justiz und Verwaltung einzurichten und das Recht, eine bewaffnete Macht zu schaffen. Von all dem ist im Film nicht die Rede. Großer Häuptling, ich werde mit dir einen Schutzvertrag machen. Ich schütze dich vor Sklavenjägern und bringe zu diesem Zweck meine Freunde in dein Land. Damit stelle ich dich auch unter die Schutzherrschaft meines erhabenen deutschen Kaisers. Ramazan alias Husen übersetzt den Vertrag. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt in der kolonialen Aneignung von Land, dass es sozusagen im westlichen Rechtssystem einen Anstrich der Legalität bekommen soll, der dann dadurch erreicht wird, dass dann vor Ort sogenannte Schutzverträge abgeschlossen werden, wo dann inhaltlich drinsteht, das Deutsche Reich oder die Kolonialgesellschaft und die Unternehmungen, die Peters dazu gegründet hatte, würden also lokalen Autoritäten Schutz gewähren. Und dafür würden diese lokalen Autoritäten sozusagen im Gegenzug, als Gegenleistung, ihre Hoheitsrechte über ihr Land abtreten, was dann die Besiedlung und die Inwertsetzung des Landes, aber auch die Ausfuhr von Rohstoffen, die Umsiedlung von Menschen und so weiter legal ermöglicht. Kamen die sogenannten Verträge nicht zustande, so Peters? Musste der Revolver den Kerlen beweisen, dass wir immer noch die Herren waren. Es gibt da aber noch einen anderen Punkt, der in der deutschen Debatte noch unterbelichtet ist, nämlich man muss sich auch die Frage stellen, wie sieht es eigentlich aus mit afrikanischen oder auch anderen indigenen Rechtssystemen, auf die diese Vertragswerke da treffen? Also sind die Menschen, die das unterzeichnet haben, überhaupt berechtigt, zum Beispiel Besitzansprüche an Land zu übertragen? Ja, man weiß, dass im Großteil der Welt Landbesitz zum Beispiel nicht individuell, sondern immer kollektiv organisiert ist und ist also nicht um persönlichen Besitz, sondern um zeitlich beschränkte Nutznießung, also sowas wie eine Pacht geht in den meisten Fällen, dann kann man verstehen, dass diese Verträge also auch vor diesem Hintergrund oft einfach betrügerisch sind. Innerhalb von 2 Monaten schloss Karl Peters sogenannte Verträge über eine riesige Fläche, die in den folgenden Jahren auf ähnlichem Wege immer weiter ausgedehnt wurde. Dann kehrte er nach Berlin zurück und erhielt dort einen kaiserlichen Schutzbrief. Nun boomte das Geschäft. Neue Expeditionen wurden nach Deutsch-Ostafrika geschickt, um Land zu erwerben. Der Rekord lag bei 21 Verträgen mit 21 vermeintlichen Repräsentanten in nur 3 Wochen. Peters koordinierte das Ganze nun von Berlin aus und erhielt aus Afrika Telegramme wie diese. Hutu erworben. Brauchen Niasa? Was Peters selbstverständlich mit Ja beantwortete. Bismarck war zunächst skeptisch gegenüber dieser Politik. Meine Karte von Afrika liegt in Europa. Und noch skeptischer gegenüber Peters Erwerbungen. Was heißt Erwerbungen? Ein Stück Papier mit Kreuzen darunter. Die Sicherstellung, soweit sie überhaupt erreicht wird, das heißt gegen europäische Rivalen, liegt erst in unserem Abkommen mit England. Doch Bismarck konnte sich gegenüber der Kolonisationseuphorie in Deutschland nicht behaupten. Die ganze Kolonialgeschichte ist ja ein Schwindel. Aber wir brauchen sie für die Wahlen. Ab 1885 begannen sich auch Kreise des Finanz- und Industriekapitals für das neue Schutzgebiet zu interessieren und kauften Anteile der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft, kurz DOAG. Illustre Namen fanden sich unter den Gesellschaftern der DOAG. Siemens, Haidt, Krupp. Selbst der Kaiser beteiligte sich mit 500.000 Mark aus seiner Privatschatulle. Es gab sicherlich Kolonialkritik, auch in unterschiedlicher Schärfe. Auch im Reichstag gab es einiges an Debatten, wo sozusagen koloniale Gewalt angeprangert wurde, Ausbeutung kritisiert wurde. Man stellt aber doch fest, dass der Tenor der Debatten letztlich oft von Rassismus geprägt ist. Also dass auch eine milde Kolonialkritik nicht an der Idee der angeblichen Höherwertigkeit der angeblichen weißen Rasse rüttelt, sondern dass es nur um die Frage geht, ob man jetzt sozusagen die angeblich primitiveren Menschen etwas humaner behandelt oder eben nicht. Im Reichstag gab es Mitte der 1880er Jahre zwar Kritik an der Art und Weise der Kolonisation, doch die Kolonisation selbst blieb unangefochten. Bereits die Aufklärer hatten mit der von ihnen konstruierten Überlegenheit der weißen Rasse eine Legitimationsbasis geschaffen. Das völkisch-nationalistische Denken popularisierte es. Der von den Kirchen umgesetzte Missionsauftrag versah die Kolonisierung mit christlichem Denken. Die damaligen Sozialdemokraten verspürten den Auftrag, die angeblich wilden anderen zivilisatorisch und kulturell zu heben und für die Weltrevolution zu proletarisieren. Die moderateren paternalistischen Kräfte plädierten dafür, diese Hebung durch eine Erziehung zur Arbeit und durch Arbeit herzustellen. So wurde gerechtfertigt, dass die kolonisierte Bevölkerung zur Arbeit gezwungen und an vielen Orten Zwangsarbeitssysteme organisiert wurden, die später die Nazis in Osteuropa perfektionierten. Kontinuitäten bestehen auch in der Ideologie. Seit Ende des 19. Jahrhunderts grassierten sozial-darwinistisch-biologische Ideen, die mit der Überlegenheit der sogenannten weißen Rasse die Ausrottung und Vertreibung der anderen rechtfertigten. Gemeinsam war zur Kolonialzeit radikalen wie moderaten Kräften, so Joshua Kwesi Aikins, dieser rassistische Grundkonsens, der es dann auch ermöglicht, diesen Schwenk zu vollziehen und dann tatsächlich in die Kolonialpolitik einzusteigen, auch den Wirtschaftsinteressen von bestimmten Großunternehmerhäusern gedient hat, die insbesondere da zum einen im Rohstoffhandel involviert waren, zum anderen aber auch zur damaligen Zeit schon Kolonien als Absatzmärkte im Blick hatten. Politisch abgesichert wurde die Kolonisierung durch Verträge zwischen den Kolonialmächten. Dazu lud das Deutsche Reich Ende 1884 ein. Das geschah zu einer Zeit, als die als Wettlauf um Afrika genannte Annexion großer Teile Afrikas durch europäische Mächte bereits in vollem Gange war. Deutschland ist jetzt als Kolonialmacht zu betrachten und damit in der Lage, eine Konferenz in Berlin vorzuschlagen. So Kaiser Wilhelm I. Die Ende 1884, Anfang 1885 in Berlin stattfindenden Verhandlungen legten die Einflusssphären und Bedingungen der weiteren Kolonisation Afrikas fest. Das Deutsche Reich reklamierte erfolgreich Südwestafrika für sich, Kamerun und Togo. Nach Abschluss der Konferenz erhielt Karl Peters für Ostafrika den kaiserlichen Schutzbrief. Teilweise existieren heute noch jene Grenzen, die auf dieser Konferenz vereinbart wurden, wobei die Belange der Bewohner niemanden interessierte. Die Gebiete der einzelnen Volksgruppen wurden willkürlich getrennt oder zusammengelegt. Das war sogenannte Aufteilungsafrika, das heißt, die Mächte haben sich zusammengesessen und Deutschland wollte auch natürlich auch was haben von Afrika. Wie zum Beispiel in meinem Land, wenn man mein Land sieht in Namibia, es sieht wirklich wie eine lineal gezogene Grenze. Ja, das ist überhaupt, haben nicht respektiert, wer wo wohnt. Und das ist was auch dazu beigetragen, dass wir heute arm sind. Und vor allen Dingen auch in viele afrikanische Länder haben wir heute unheimlich viele Konflikte. Ob das in Nigeria, ob das Kamerun und was weiß ich. Und das ist die Ursache von heutigen Bürgerkriegen in Afrika. So Israel Kaunatschicke. Er ist der heutige Vertreter der Herero und Nama in Deutschland, also Vertreter jener Volksgruppen, an denen deutsche Kolonialtruppen Anfang des 20. Jahrhunderts einen Genozid verübten. Und heute wissen wir, wie viele Menschen von Afrika flüchten hierher, weil die nichts haben. Das ist alle Ursache von 1884. Darum haben wir heute Flüchtlinge. 1884-85 ging es den Kolonialmächten darum, der Ausplünderung des afrikanischen Kontinents und der Ausbeutung seiner Menschen gewisse Spielregeln zu geben. Ermöglicht wurde eine solche Aufteilung von Land und Leuten auf Kosten der betroffenen Bevölkerung, weil die Europäer technologische Vorteile hatten. Sie verfügten über Schlachtschiffe, Kanonenboote, Maschinengewehre, Eisenbahnen, Telegrafen und über eine Wissenschaft, die sich in den Dienst der kolonialen Herrschaft stellte, also Tropenmedizin, Geographie, Ethnologie, Sprachwissenschaft. Die Ziele dieser Verteilung waren, so die Präambel des Vertrages, die Hebung der sittlichen und materiellen Wohlfahrt der eingeborenen Völkerschaften und die Beseitigung der Sklaverei und des Sklavenhandels. Tatsächlich tolerierten die Kolonialmächte die Sklaverei und etablierten ein Zwangsarbeits- und Gewaltsystem, das Millionen von Menschen den Tod brachte. Die Berliner Konferenz von 1884-85, auf der Afrika auf der Landkarte sozusagen eingeteilt und den unterschiedlichen europäischen Kolonialmächten zuerkannt wurde, sah vor, dass Kolonialbesitz nur dann wirksam wird, wenn eine effektive Kontrolle durchgesetzt werden kann. Das heißt also, wenn im Grunde eine Form von staatlicher Herrschaft inklusive Gewaltmonopol, ja, das wäre sozusagen die idealtypische Variante, umgesetzt werden kann. Und das hat dazu geführt, dass die europäischen Länder tatsächlich ihre Vorstellung von Staat oder die Praxis des Staates, die Institution des Staates inklusive einer Bürokratie, einer Armee, einer Polizeitruppe, eines Gerichtswesens und so weiter in die Kolonien transferiert haben. So der Historiker Sebastian Konrad. So etwas wie ein Einheitsstaat mit Gewaltmonopol konnte nicht oder nur selten in den annektierten Teilen Afrikas durchgesetzt werden. Die Gebiete waren zu groß und infrastrukturell nur schwer erschließbar. Und der Widerstand der Bevölkerung war groß. Sie verweigerten die Arbeit, flüchteten, gaben ihre Häuser, Felder und Geschäfte auf, richteten Eingaben an die Kolonialbehörden, Petitionen an deutsche Institutionen, sie nutzten die Presse in Deutschland und sie wehrten sich gewaltsam. Auch wenn die Vereinbarungen der Berliner Afrika-Konferenz nie vollständig realisiert wurden, gewährleisteten sie doch etwa 30 Jahre lang eine Aufteilung Afrikas ohne größere militärische Auseinandersetzungen. Beteiligt waren 13 europäische Staaten, die USA und das Osmanische Reich. Der zeitgenössische Schriftsteller Michel Kayoya aus Burundi reflektiert die Afrika-Konferenz aus afrikanischer Sicht in einem Gedicht. Das Selbstbewusstsein des Kolonisierten. Dieser Vertrag von Berlin hat mich lange gekränkt. Jedes Mal, wenn ich auf dieses Datum stieß, empfand ich dieselbe Verachtung. Eine ganze Unterrichtsstunde lang nannte man uns die Namen der Vertragspartner von Berlin, ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten, ihr diplomatisches Geschick, die Beweggründe, die hinter einem jeden standen. Vor unseren unbeweglichen Gesichtern breitete man die Folgen aus. Die Befriedung Afrikas, die Wohltaten der Zivilisation in Afrika, den Mut der Forscher, den selbstlosen Humanismus. Aber niemand, absolut niemand, wies hin auf die Beleidigung, auf die Schmach, die uns überall begleitete. Davon ist in diesem Propagandafilm keine Rede. Es geht um den sogenannten Erwerb von Gebieten, den der Film Karl Peters dem deutschen Kaiser und seinem Reichskanzler Bismarck erläutert. Das haben Sie in 2 Monaten alles erworben. Jawohl, Euer Majestät. Wie viele preußische Morgen sind das ungefähr? Verzeihung, Euer Majestät. Euer Majestät, rechnen nach europäischen Begriffen. Dieses Gebiet ist größer als ganz Preußen. Musik. Und es sollte noch weitaus größer werden. Ich wollte den Schwarzen zeigen, was die Deutschen sind. Ich ging gegen Dörfer im Süden vor. Überall dasselbe Schauspiel. Nach kurzem Widerstand stoben sie auseinander. Feuerbrände wurden in die Häuser geschleudert. Äxte arbeiteten. So wurden 12 Dörfer verbrannt. Uns gelang es noch, 200 bis 300 Stück Vieh zu greifen und die Hirten, soweit sie nicht flohen, niederzumachen. Meine Leute plünderten in den verschiedenen Dörfern. Selbst den weißen Plantagenbesitzern ging das Vorgehen von Peters zu weit. Alles um ihn herum geht krumm vor Hieben. 100 bis 150 sind an der Tagesordnung. Es ist kaum zu glauben, welche Angst die Leute vor Peters und seinen Leuten haben. Ein derartiges Auftreten von Peters und Co., Hinrichtungen, willkürliche Zölle und hohe Steuern führten 1888 bis 1890 zum bewaffneten Widerstand im deutschen Schutzgebiet. Einige Agenten der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft kamen ums Leben und, was für militärische Interventionen weitaus erfreulichere Propagandaeffekte hatte, auch einige Missionare. In Deutschland rüstete man zum Kreuzzug gegen die Aufständischen, die kurzerhand zu Truppen muslimischer Sklavenhändler zurechtgelogen wurden. Die Kirchen spendeten, der Reichstag bewilligte Geld, die deutsche Marine zerschoss an den Küsten Dörfer und Städte, deutsche Truppen metzelten. Karl Peters behielt man im heutigen Tansania im Gedächtnis. Wir haben diese ganze Erinnerung immer noch ganz aktuell. Als wir dorthin gewesen, obwohl wir sind die Nackfahren. Yakusururu Mboro, er kommt selbst aus der Kilimanjaro-Gegend, meint die Erinnerung an Karl Peters, an den Widerstand und daran, dass die Schädel ihrer ermordeten Anführer anthropologischen Sammlungen in Deutschland zugeführt wurden. Diese Erinnerungen, ich rede von der Schädel von der Häuptling Mähli. Aber dann das bringt dann uns zurück zum Peters. Das bringt uns zu den ganzen Kolonien. Und der Hauptverantwortliche, uns bekannt als jeder andere in Tansania und war der Peters, weil er selber so brutal war. Aber der ist hauptverantwortlich. Und man nimmt uns nicht ernst hier in Deutschland. Die Wunde haben wir. Wir nachfahren. Aber auch wenn ich rede mit den jüngeren Leuten, es ist sehr, sehr aktiv und die wollen auch mehr wissen, weil in unserer Geschichte fängt mehr an die deutsche Kolonie. In diesen 30 Jahren, es war so viel passiert. So viele Kriege und Strafexpeditionen, die waren Kriege, die waren so schlimm. Während dieser 30 Jahren sind 100 von dieser Sorte damals passiert. Das kollektive Gedächtnis, die oft mündlich weitergegebenen Erzählungen aus der Kolonialzeit, bleibt. Als ich dieses Stipendium gekriegt habe, meine Diplomarbeit hier zu machen im Bauingenieurwesen, meine Oma war noch am Leben und hat sie zu mir gesagt, es ist gut. Jetzt, dass du nach Deutschland gehst und dann du bringst den Kopf von unserem Häuptling zurück, sodass wir nach unseren Ritualen, nach unseren Traditionen beerdigen können. Peters und seine Kolonialtruppen waren deutschen Wissenschaftlern mit Köpfen ihrer getöteten Opfer behilflich. Bisweilen reisten Anthropologen selbst an, um sie zu holen. Noch immer lagern sie in den Kellern anthropologischer Abteilungen deutscher Universitäten. Doch die Zeiten des Konquistadors Peters gingen in den 1890er Jahren ihrem Ende zu. Die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft, in der mittlerweile die Banken und Industriellen die Geschäftspolitik bestimmten, brauchten Sicherheit für das investierte Kapital. Peters Vorgehen, man hatte ihn inzwischen als Reichskommissar verbeamtet, wurde unberechenbar. Für die Kapitaleigner der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft und auch für die Kolonialpolitiker, die ihn unterstützt hatten. Die sozialdemokratische Zeitung Vorwärts skandalisierte: Peters hängt drüben in Afrika zum Vergnügen Mädchen auf, nachdem sie seinen Lüsten gedient hatten. Und nannte ihn Hänge-Peters. Der sozialdemokratische Parteiführer Bebel berichtete vor dem Reichstag am 13. März 1896: Ende 1891 befand sich Peters auf einer Expedition nach dem Kilimandscharo. Das Erste, was er neben der Errichtung seiner eigenen Hütte tat, war die Errichtung eines Galgens. Nun hatte Peters zu jener Zeit, wie das bei Zivilisatoren drüben in Afrika die Regel ist, eine Eingeborene als Beischläferin erworben. Diese Beischläferin mochte von den erzwungenen Zärtlichkeiten des Dr. Peters nicht sehr befriedigt sein und knüpfte daher ein intimes Verhältnis an mit einem seiner Diener. Das erfuhr Dr. Peters. Und jetzt gab er sofort den Befehl, das junge Mädchen und den jungen Mann an den Galgen zu hängen. 2 Jahre nach den Morden an seiner Geliebten und deren Liebhaber kommentierte Peters sie im privaten Kreis selbst so. Ich bin ein stiller, ernster Pastorensohn aus Neuhaus an der Elbe. Aber die Lochbruderschaft mit diesen Schweinen passte mir nicht. Das Übertreten der Rassenschranke war eigentlich das, was den meisten aufstieß. Nicht die Justizwillkür oder die staatliche Willkür, dass er da 2 Leute einfach ohne Grund hat ermorden lassen. So der Historiker Jürgen Zimmerer. 1897 wurde Reichskommissar Peters aufgrund dieses und einer Reihe ähnlicher Vorfälle offiziell wegen Pflichtverletzung aus dem Reichsdienst entlassen. Dennoch hob der Kaiser im Jahre 1905 die Folgen des Disziplinarurteils gegen Peters auf. 1937, also 19 Jahre nach seinem Tod, wird er vollständig rehabilitiert von Adolf Hitler. Im Karl-Peters-Film wird seine schwarze Geliebte selbstverständlich verschwiegen. Das sage ich dir, Willem. Sobald Jülke und Pfeil von der Expedition zurückkommen, da gehe ich wieder los, neues Land holen, Richtung Kongo. Was willst du? Madame Kuber, Reichskommissar. Und Offizier Hansen ist da. Ah, das ist fein, danke. Die Meldung macht Ramazan alias Husen. Er meldet, dass eine Expedition zurück ist, bei der Peters Kumpan Jülke aus dem Hinterhalt erschossen wurde, mit englischen Gewehren. 2 Schwarze werden im Film dafür verantwortlich gemacht. Die Beine werden aufgehängt, und zwar sofort. Vor der Station als abschreckendes Beispiel, damit alle es sehen. Aufhängen, habe ich gesagt. Aufhängen! Aus der Geliebten und ihrem Freund werden im Film Attentäter. Die Absetzung Peters inszeniert der Film als sozialdemokratisch-jüdische Verschwörung. Die Nazis feierten ihn als eine Art deutschen Prototyp, als Einheit von Geist und Macht, von Gedanken und Tat. In ihrer Autobiografie erinnert sich die jüdische Schriftstellerin und KZ-Überlebende Ruth Klüger an die Wirkung des Films. Der Vertreter der deutschen Macht hieß Karl Peters und stand in einer zentralen Stelle im weißen Tropenanzug mit der Peitsche in der Hand vor kaum bekleideten und sich duckenden Schwarzen. Eine solche Szene mit ihren Sinnbildern der Brutalität wirkte beunruhigend und faszinierend. Ich fühlte mich von Peitsche, Stiefel und der rassistischen schwarz-weißen Konfrontation persönlich bedroht. Husen oder Hussein, der den Diener Ramazan im Karl-Peters-Film spielte, wurde etwa ein halbes Jahr nach der Erstaufführung festgenommen, wahrscheinlich wegen Rassenschande. Er hatte lange mit einer deutschen Frau zusammengelebt und hatte deutsche Geliebte. Ohne formelle Anklage überstellte man ihn nach Verhören bei der SS schließlich in das KZ Sachsenhausen bei Berlin. Er starb dort November 1944. Damit fing eigentlich meine Recherche überhaupt an, dass mir zufällig ein Brief in die Hand fiel im Bundesarchiv, aus dem hervorging, dass ein Mann namens Bayoume Mohammed Husen ins KZ Sachsenhausen überstellt worden war. Und da habe ich eben versucht, einiges rauszufinden, was nicht so einfach ist. Aber immer noch ist das, was man aus dem KZ selbst weiß, recht mager. Zum Beispiel seine Todesursache, er war wohl nierenkrank. Aber was jetzt genau dann letztendlich im KZ zum Tode geführt hat, das habe ich nicht rekonstruieren können. Marianne Bechhaus-Gerst verfasste seine Biografie. Treu bis in den Tod. Von Deutsch-Ostafrika nach Sachsenhausen. Eine Lebensgeschichte. Husen verkörpert selbst ein Stück deutscher Kolonialgeschichte. Geboren wurde er 1904 in Deutsch-Ostafrika als Sohn eines Askari, eines Kolonialsoldaten. Sein Vater war auch schon Soldat in den Diensten der Deutschen gewesen. Das heißt also ein Soldat, der im Grunde genommen die Aufgabe hatte, den Widerstand der einheimischen Bevölkerung gegen die Deutschen zu brechen. Seinen Vater hatten die Kolonialoffiziere wahrscheinlich im heutigen Sudan angeheuert, um die ausgebeutete Bevölkerung im heutigen Tansania unter Kontrolle zu halten. 15 Jahre lang, von 1885 bis 1900, kämpfte mein Volk mit Pfeil und Bogen, mit Speeren und Keulen, Messern und rostigen Musketen verzweifelt, um die Deutschen aus unserem Land herauszuhalten. Der Führer der Unabhängigkeitsbewegung und spätere Staatspräsident von Tansania, Julius Nyerere, erinnert 1956 in einer Rede vor der UNO an die Kolonialzeit. Im Jahre 1905 versuchte mein Volk erneut und nun zum letzten Mal in dem berühmten Machi-Machi-Aufstand die Deutschen aus dem Lande zu treiben. Die Deutschen mit der ihnen eigenen Härte zerschlugen die Erhebung und metzelten dabei 120.000 Menschen nieder. Historiker schätzen die Gesamtzahl der Opfer des Kolonialkrieges deutlich höher. Die Kolonialtruppen bestanden aus wenigen weißen Offizieren und gut ausgerüsteten, ausgebildeten und bezahlten und mit allerlei Privilegien ausgestatteten schwarzen Söldnern, den Askari. Sie zerstörten die Häuser, töteten das Vieh, verwüsteten die Felder der am Widerstand beteiligten Gruppen. Eine Politik der verbrannten Erde. Die Folgen des Machi-Machi-Krieges: Hunger, Krankheiten, Entvölkerung ganzer Landstriche. Unter den Askari war der Vater von Husen. Das heißt, er ist also da hineingeboren worden in so eine soldatische Familie. Und er hat dann selbst, soweit ich das rekonstruieren konnte, schon eben zu Beginn des Ersten Weltkriegs 1914, da war er 10 Jahre alt, sich auch zum Dienst gemeldet. Das ist etwas, was sicherlich hier auch wenig bekannt ist, dass eben halt in Diensten der deutschen Kolonialarmee, eben auch Kindersoldaten vertreten waren. Und einer von diesen Kindersoldaten war er. Die deutschen Kolonialtruppen setzten Kinder ein wie den damals 10-jährigen Husen. Diese schleppten die Munition an die Front, dienten als Meldegänger und Signalschüler. Unsere schwarze Frühjugend war trotz aller quälenden Entbehrungen, trotz Seuchen und Schrecknisse in ein herrliches Gefilde gestellt. Der Heroismus der Tat, das Heiligtum tiefster Pflichterfüllung. Sie tragen das heilige Erbe einer musterhaften, jahrzehntelangen Kolonisation. Schwärmt ein deutscher Offizier später über Kindersoldaten wie Husen. Netto Vorbeck, damals ihr oberster Befehlsherr, wurde noch 1964 vom Bundespräsidenten Lübcke den Soldaten der Bundeswehr als Vorbild empfohlen. Viele der Kindersoldaten kamen um. Husen wurde verwundet, als er unter Netto Vorbeck gegen die Engländer kämpfte. Netto Vorbeck war wie Peters ein Kolonialmythos. Seine Heldentaten rühmte er selbst in seinem Buch »Haya Safari«. In wilder Flucht flog der Feind in dicken Klumpen davon, und unsere Maschinengewehre mähten ganze Kompanien Mann für Mann nieder. Das war 1914 in Tanga, einer Küstenstadt im heutigen Tansania, als Leto Vorbeck die zahlenmäßig überlegenen Kolonialtruppen der Engländer schlug. Er bezeichnet in Haya Safari schwarze Soldaten auch gern als schwarze Klumpen. Ein kriegsverherrlichendes Buch, Haya Safari, und das ist ja auch in der Absicht geschrieben worden, schon 1920 die Jugend auf einen nächsten Krieg vorzubereiten oder zu zeigen, dass Soldatensein ein schöner Beruf ist. Es ist wahr, das Wort, ihr, meine lieben deutschen Jungen, das kann ich euch bezeugen aus der Erfahrung eurer Brüder und Freunde, die für euch gefallen sind. Süß und ehrenvoll ist es, für das Vaterland zu fallen. Nur wenige weiße Brüder und Freunde fielen in Ostafrika. Dagegen starben Hunderttausende Schwarze während des Ersten Weltkriegs als Träger und Trägerinnen an Erschöpfung, an Hunger und Krankheiten, als Soldaten an Bajonetten, Granaten und Kugeln. In den anderen Kolonien ergaben sich die chancenlosen deutschen Kolonialtruppen relativ rasch. Für den aus einer ostelbischen, adligen Offiziersfamilie stammenden Leto Vorbeck kam das nicht in Frage. Er kämpfte 4 Jahre lang, vor allem gegen die englischen Truppen. Wenn man in Deutschland davon ausgeht, dass man einer geborenen Elite angehört, nämlich dem Adel, und deswegen auf die anderen Klassen oder Stände herabblickt, dann ist es relativ einfach, auch Unterschiede der Hautfarbe in dieses hierarchische Weltbild einzuordnen. Der Historiker Eckart Michels verfasste eine Biografie über ihn. Der Held von Deutsch-Ostafrika, Paul von Leto Vorbeck, ein preußischer Kolonialoffizier. Leto Vorbeck meldete sich zuerst, um in China den sogenannten Boxeraufstand niederzuschlagen. Der Kaiser hatte seine Truppen persönlich im Jahr 1900 nach China verabschiedet mit den Worten: Pardon wird nicht gegeben. Gefangene werden nicht gemacht. Netto Vorbeck war dabei, auch 4 Jahre später, als General Trotha in Deutsch-Südwestafrika den Völkermord befahl. Mit diesen Erfahrungen als Kolonialoffizier avancierte Netto Vorbeck dann zum Oberkommandierenden von Deutsch-Ostafrika. Während des Ersten Weltkriegs kämpfte er dort, so der Mythos, unbesiegt und ehrenvoll. Nicht nur er, auch seine britischen und südafrikanischen Gegner haben an diesem Mythos des Gentleman-Kriegs in Ostafrika mitgestrickt, weil man sozusagen auf gleicher Ebene verkehrte. Es waren alles weiße Offiziere, die in einem wilden Umfeld gekämpft haben. Und deswegen tauchen ja die Afrikaner in diesen ganzen Memoiren, auch die afrikanischen Opfer, so gut wie nie auf. Kurzum, das kolonialrassistische Gefüge spiegelte sich auch in der Kriegsführung. Netto Vorbeck verhielt sich den gefangenen Offizieren und weißen Soldaten gegenüber äußerst respektvoll. Man hat also ungefähr gerechnet, dass man für 100 Soldaten ungefähr 300 bis 400 Träger braucht. Das heißt, wenn sie also im Ersten Weltkrieg 15.000 Soldaten hatten in Deutsch-Ostafrika, dann waren das schon mal mindestens 60.000 bis 70.000 Träger, die aber nur allein in den Operationsgebieten die Truppen unterstützt haben. Dazu gab es dann noch die sogenannten Etappenträger. Das waren eine wesentlich größere Zahl, die die Versorgungswege zwischen den Depots und der Front sichergestellt haben, sodass man also leicht wahrscheinlich auf eine Zahl von 200.000 bis 300.000 Trägern gekommen ist, die notwendig waren, um 15.000 bis 16.000 operierende Soldaten zu unterstützen. Und um diese Menschenmengen zu versorgen, wurde die einheimische Bevölkerung rücksichtslos ausgeplündert. Wer kräftig war, wurde als Träger zwangsrekrutiert. Wer konnte, flüchtete. Auspeitschungen und Hinrichtungen waren üblich. Wenn in einem Dorf die Männer weggenommen werden als Träger, dann bricht dort die Nahrungsmittelversorgung zusammen und die zurückbleibenden älteren Männer und Frauen müssen hungern. Die physische Erschöpfung der Träger war groß. Es sind da 10.000 im Dienst gestorben oder an Krankheiten gestorben. Das hat im Grunde genommen die ganze traditionelle koloniale Wirtschaft durcheinandergebracht mit entsprechenden Folgen für die Überlebensfähigkeit der Zurückgebliebenen. Als die Soldzahlungen an die Askari ausblieben, desertierten sie oder liefen zu den Engländern über. Doch zusammen mit ihrem im Felde unbesiegten General Netto Vorbeck bekam der Mythos vom treuen Askari seine politische Bedeutung nach dem verlorenen Krieg 1919. Der Friedensvertrag von Versailles hat 2 Bestimmungen, die sie am Ehrgefühl verletzen. Das eine ist der Kriegsschuldparagraf. Deutschland hätte alleine Schuld am Krieg. Und das andere ist, Deutschland sei unfähig zur Ausübung von Kolonialherrschaft. Und dagegen mobilisiert dann die Rechte bis weit ins Bürgertum in den 20er Jahren im Grunde den Widerstand. Und der treue Askari ist im Grunde der Angriff auf Versailles. Denn was könnte denn mehr für die Qualität der deutschen Kolonialherrschaft sprechen, als wenn die Afrikaner selbst treu bis 1918 an deutscher Seite kämpfen. Der treue Askari hat sich ja ganz tief in die deutsche Mythologie irgendwie eingebrannt. Der Kolonialrevisionismus nach 1918, der in Westdeutschland auch nach 1945 anhielt, mobilisierte den Mythos Netto Vorbeck, im Felde unbesiegt, tapfer, ehrenhaft und fair, und den Mythos der humanen Kolonialherrschaft, die der einheimischen Bevölkerung Bildung, Sitte, deutsche Tugenden und Zivilisation brachten. Letzteres verband sich mit der Narration der Askari, die treu bis in den Tod zu Deutschland standen. Wie nach Karl Peters benannte man Straßen, Schulen, Plätze und Kasernen nach Netto Vorbeck. Er selbst reiste durchs Land, hielt Vorträge, sammelte Ehrendoktortitel, schrieb und ließ schreiben, etwa seine Autobiografie. In den 1950er Jahren erlebte er eine zweite Konjunktur. Wieder wurden Kasernen nach ihm benannt. Auch die Askari erhielten 1939 ihr Denkmal. Das Askari-Relief ist noch heute in Hamburg-Jenfeld zu sehen. Den ehemaligen Askari wie Husen wurde weniger Aufmerksamkeit geschenkt. Er kam 1929 nach Deutschland. Ursache dafür war wohl, dass Er hoffte, ausstehende Sollzahlungen der Deutschen ausgezahlt zu bekommen. Die Deutschen hatten nämlich im Laufe des Ersten Weltkriegs kein Geld mehr gehabt, um ihre afrikanischen Soldaten zu bezahlen. Und nun hieß es auf einmal, dieser ausstehende Sold wird noch bezahlt werden. Als treuer Askari war Husen nun auf den diversen kolonialrevisionistischen Veranstaltungen akzeptiert. Auf einer traf er auf Leto Vorbeck. Askari sah seinen General wieder, titelte die örtliche Zeitung und endete mit: Die höchste Auszeichnung war der Händedruck des Generals bei ihrem jetzigen Wiedersehen. Um den ausstehenden Sold bemühte sich Husen ebenso vergeblich wie um einen Orden für seine Kriegsverwundung. Leto Vorbeck sprach sich dagegen aus, schwarze Soldaten mit deutschen Orden zu ehren. Husen arbeitete in vielen Filmen mit, verdiente sein Geld als Darsteller in Völkerschauen, war Lehrer am Seminar für orientalische Sprachen, für Suaheli. Er blieb dann in Berlin, heiratete eine deutsche Frau und arbeitete in zahlreichen unterschiedlichen Positionen, um sich und dann auch seine Familie am Leben zu halten. Unter anderem arbeitete er als Kellner im Haus Vaterland in Berlin, das viele exotisch ausstaffierte Restaurationen hatte. Hussein zum Beispiel arbeitete in der Wildwestbar, was heute etwas vielleicht merkwürdig rüberkommt, aber man hatte ihn dann eben in eine Cowboy-Uniform gesteckt. Aber zwischenzeitlich arbeitete er auch mal in der Kaffeebar in arabischem Outfit. Also ja, damit machte das Haus Vaterland damals, denke ich mal, ganz gute Geschäfte mit der Exotik. Doch nirgendwo passte sich Husen alias Hussein an. Er widersprach den Subordinationserwartungen. Er ist sehr selbstbewusst. Wir haben ja nur wenige Quellen, wo er selbst zu Wort kommt, aber es gibt Fotografien von ihm, ja sehr viele. Kein anderer Afrikaner hat sich so ins visuelle Gedächtnis eingeschrieben zu der Zeit. Als man ihm seine Orden verweigerte, protestierte er: Ich will mir nichts Unrechtmäßiges aneignen. Es ist mein Recht. Ich bitte die geschätzten Herren des Auswärtigen Amtes, mir zu helfen. Ich habe im Krieg meinen und den Sold meines Vaters verpasst. Selbst meine Anerkennung wollt ihr mir vorenthalten? Husen wurden die Auszeichnungen verweigert. Er besorgte sie sich anderweitig und trug sie bei seinen Auftritten in Askari-Uniform. Als Husen 1941, wie viele andere aus der schwarzen Diaspora in Deutschland, wegen des Vorwurfs der Rassenschande in die Fänge der SS geriet, halfen ihm weder der Kolonialmythos Leto Vorbeck noch der Karl-Peters-Darsteller und Star Hans Albers. Im November 1944 starb Husen, gerade einmal 40 Jahre alt, im KZ Sachsenhausen. Leto Vorbeck starb 1964. Die Nachrufe in der Presse entsprachen seinem Mythos. Ritter ohne Furcht und Tadel. Auch die Gegner achteten ihn. Er war eine Legende Afrikas. Er führte Krieg ohne Hass. Sein Name wird noch heute in Afrika geachtet. Der damalige Bundespräsident Lübcke kondolierte: Er war ein leuchtendes Beispiel meisterhafter Kriegskunst, ritterlichen Kampfes und edler menschlicher Gesinnung. Zwischen 1914 und 1918 fielen Zehntausende dem ritterlichen Kampf und der edlen menschlichen Gesinnung von Leto Vorbeck zum Opfer. Wichtig ist erstmal Entschuldigung, offizielle Entschuldigung durch den Bundestag, durch alle Parteien. Und dann kann man über Reparationen auch nochmal reden. Weil es gab so viele Resolutionen in dem Bundestag, ich kann auch nicht sagen, wie viel. Israel Kaunatschicke hat diese Resolution mitinitiiert. Sie fordern eine Entschuldigung und die offizielle Anerkennung des Völkermordes an den Herero und Nama. Israel Konacike ist Vertreter der Herero und Nama in Deutschland. Heute leben diese Volksgruppen in Namibia und den namibischen Nachbarländern. Während der Kolonialzeit war Namibia die Siedlungskolonie Deutsch-Südwest. Hier verübten deutsche Kolonialtruppen den ersten Genozid des 20. Jahrhunderts. Der größte Teil des Herero- und Nama-Volkes wurde ermordet. Es gab Landraub. Die Leute haben ihre Vieh verloren, ihr Land verloren. Und die auch ihr Land verloren haben, die sind heute in Armut, total verarmt. Was wir wollen ist, dass die Opfer, das heißt die Namas und Hereros, die Anspruch haben auf Reparation. Das heißt, um die Armut zu bekämpfen von Hereros und Namas, brauchen wir Reparation. Die Profiteure waren die deutschen Siedler und blieben es bis heute. Sie gehen davon aus, dass sich das Land legal in ihrem Besitz befindet. Nur wenige Herero und Nama hatten im Rahmen einer Landreform die Möglichkeit, Teile des Landes zurückzukaufen. 65-70% des Landes, sogenannte Farmland, gehört noch die Siedler, das heißt die Nachfahren von den Siedlern. Die Kinder von deutschen Siedlern oder deutschen Schutztruppen oder Siedler, das gehört immer noch 65-70%. Die meisten der überlebenden Herero und Nama, vor dem Viehzüchter und Bauern, haben mit dem Land ihre Lebensgrundlage verloren. Seit der deutschen Annexion des Gebietes Ende des 19. Jahrhunderts kam es immer wieder zu gewaltlosen und gewaltsamen Formen des Widerstandes gegen die Unterdrückung und den Landraub. Der überlegenen Waffentechnik der deutschen Truppen konnten die Herero und Nama auf die Dauer nichts entgegensetzen. Dieser Aufstand ist und bleibt der Anfang eines Rassenkampfes. So General von Trotha. Er bekämpfte das sich wehrende Herero-Volk und gab den Befehl zum Völkermord. Von etwa 80.000 Hereros kamen bis 1905 etwa 65.000 ums Leben. Männer, Frauen und Kinder erschossen, aufgehängt, in die Wüste getrieben und verdurstet, in Lagern verhungert oder an Seuchen gestorben. Der entbrannte Rassenkampf ist nur durch die Vernichtung einer Partei abzuschließen. Das ist eine Aufforderung zum Genozid, zum Völkermord, den der damals oberste deutsche Militär, General Schlieffen, den Kolonialbehörden empfahl. Eine Aufforderung, die weitgehend umgesetzt wurde. Es ist ganz klar, was in Namibia passiert ist, dass das von der internationalen Genozidforschung, die ich ja auch mitvertrete, ich bin ja Präsident des Internationalen Netzwerks für Genozidforschung, dass das als Genozid anerkannt wird. Deutsch-Südwest, darauf weist der Kolonialismus-Experte Jürgen Zimmerer hin, war eine Siedlungskolonie. Im Gegensatz zur Plantagenkolonie benötigten diese Kolonien nur eine geringe Anzahl schwarzer Arbeiter. Deutsch-Südwest war auch keine Handelskolonie, die sich darauf beschränkte, bestimmte Handelsstützpunkte zu behaupten und ansonsten mit den örtlichen Kaufleuten Geschäfte zu machen. Es gibt eine Schlüsselszene, als Lothar von Trotha nach Südwestafrika kommt. Der General, der beauftragt wird, die Herero zu besiegen, kommt in Windhoek an und trifft auf den alten Gouverneur Theodor Leutwein, und die haben ein Gespräch, und Theodor Leutwein sagt in etwa, sie können nicht alle Herero vernichten, wer soll denn dann arbeiten? Und Trotha gibt ihm die Antwort, ich dachte, Südwest ist deutschen Mannes Land, soll der deutsche Mann den Pflug doch selber ziehen. Das heißt, da ist diese Siedlerlogik, diese genozidale Logik, wir wollen das Land und gar nicht die Bevölkerung. Wir sehen oft auch dieses Land eh als menschenleer, als nicht entwickelt, als nicht intensiv genug entwickelt, und das legitimiert eigentlich zu diesem Verdrängungsprozess. Zurück zu den Anfängen der Kolonisierung in Namibia in Deutsch-Südwest, einem Gebiet fast anderthalbmal so groß wie das damalige Deutschland. Erster Schritt. Die Missionare kamen ins Land. In Namibia war es die Rheinische Missionsgesellschaft. Ihre Missionare versuchten in den 60er und 70er Jahren des 19. Jahrhunderts nicht nur die Schwarzen zum Christentum zu bekehren, ihnen ihr Verständnis von Sitte und Anstand zu oktroyieren, sie betrieben auch ein florierendes Handelsunternehmen, die Missionshandelsaktiengesellschaft. Die deutschen Missionen sind dort bereits seit 1842. Deutsches Schutzgebiet wird es erst 1884, also 42 Jahre später. dass deutsche Missionare dort arbeiten, führt dazu, dass es eben auch Kräfte gibt im Reich, die sagen, wir müssen die jetzt auch schützen. Wir müssen dort auch im Grunde ein Schutzgebiet erklären. Einer der führenden Kolonialpropagandisten des Kaiserreiches, Friedrich Fabry, ist gleichzeitig Missionsinspektor der Rheinischen Mission und dort auch zuständig im Grunde für die Handelsbeziehungen. Die Missionare kamen mit den Forschungsreisenden meistens zuerst. Sie erkundeten die geografischen und klimatischen Bedingungen, lernten die Sprache der Indigenen, analysierten die Machtstrukturen und eruierten eventuelle Konflikte zwischen einheimischen Bevölkerungsgruppen. Damit bildeten sie die Vorposten der späteren Kolonisatoren. Hinzu kam, sie machten selbst Geschäfte, zunächst in beiderseitigem Interesse. Sie lieferten den Einheimischen Waffen, Munition und Schnaps und erhielten dafür Elfenbein, Straußenfedern und Häute. Der Missionar, um geduldet zu sein in der entsprechenden afrikanischen Gemeinschaft, musste oft Händler sein, teilweise Händler von Munition und Waffen, um seinen Wert für den lokalen Chief zu zeigen, unter Beweis zu stellen, damit der ihn eigentlich missionieren ließ. Das ist dieses sehr ambivalente Verhältnis. Und manche dieser Missionare drängen dann eben auf ein stärkeres Engagement der Europäer, um auch etwas aus dieser Abhängigkeit gegenüber diesen afrikanischen Chiefs herauszukommen. Zwei Volksgruppen hatten sich Mitte des 19. Jahrhunderts im heutigen Namibia bekämpft, die Nama und die Herero. Die Missionsgesellschaft belieferte beide mit Waffen. Dazu errichtete sie entlang der Küste mehrere Handelsstationen. Das war der erste Schritt. Zweiter Schritt. Die Kaufleute und Handelsunternehmen setzen sich fest. Im Falle Namibias war es der Bremer Kaufmann Lüderitz. Er erwarb 1883 von den Herero Land, einen großen Teil der heutigen namibischen Küste. Die Missionare vermittelten. Gegen etwa 200 Gewehre und einige 100 Pfund Sterling trat eine dazu nicht autorisierte Person einen mehrere hundert Kilometer langen Küstenstreifen ab, obwohl die Bewohner so etwas wie Privateigentum an Land nicht kannten. Im Abtretungsvertrag war die Rede von Meilen. Die Einheimischen verstanden wie üblich Seemeilen darunter. Die Deutschen behaupteten, gemeint sei die fast fünfmal so lange geografische Meile. Bereits vor diesem Betrug, es folgten weitere, forderten Vertreter der Rheinischen Missionsgesellschaft die militärische Absicherung derlei Landerwerbs. Das Hohe Auswärtige Amt wolle unter tunlichster Beschleunigung den schwer gefährdeten Interessen der deutschen Mission und ihrer Angehörigen, wie der deutschen Handelsniederlassungen, ihrer Angestellten und ihres Eigentums im Herero-Lande seinen Schutz nachdrücklich gewähren. Nun folgt der dritte Schritt. Besitzergreifung der Gebiete durch einen Reichskommissar und seiner Schutztruppe. 1885 wurden die sogenannten Lüderitz-Erwerbungen unter Reichsschutz gestellt. Der Reichskommissar schloss Schutzverträge mit den Hereros. Der Inhalt? Die Hereros erhalten den Schutz des Deutschen Reiches vor Übergriffen. In diesem Falle vor Angriffen der feindlichen Nama. Einige Hereros verpflichteten sich, deutsche Bürger und deutsches Eigentum zu schützen und ohne Einwilligung der deutschen Regierung keinen Grund und Boden an andere als deutsche Staatsbürger zu verkaufen. Zu dieser Zeit hatten sich andere europäische Mächte, England, Belgien und Frankreich, bereits große Teile Afrikas angeeignet. Es ist die Phase der staatlich unterstützten Kolonialpolitik. Das Deutsche Reich beteiligte sich nun auch finanziell an Kolonialgesellschaften und unterstützte sie politisch. Dieses Engagement sollte der um 1885 stagnierenden deutschen Wirtschaft auf die Sprünge helfen. Im Jahre 1888 wurde Wilhelm II. Deutscher Kaiser. Er war vom Kolonialgedanken begeistert und arrangierte 1890 den Rücktritt des lange Zeit kolonialismuskritischen Reichskanzlers Bismarck. Im Reichstag lieferten sich inzwischen die Parteien Redeschlachten über die Methoden der Kolonisierung. Der Reichstag hatte damals das Budgetrecht. Das heißt, er konnte zwar nicht über Kolonialeinsätze entscheiden, aber über deren Finanzierung. Kritik an der Kolonialpolitik hatten um 1890 mehrheitlich die konservative Deutsche Volkspartei, die Linksliberalen und vor allem die Sozialdemokraten. Als einer der wenigen Kritiker vertrat August Bebel, ihr Vorsitzender, 1889 im Reichstag seine Position. Im Grunde genommen ist das Wesen aller Kolonialpolitik die Ausbeutung einer fremden Bevölkerung in der höchsten Potenz. Wo immer wir die Geschichte der Kolonialpolitik aufschlagen, überall begegnen wir Gewalttätigkeiten und der Unterdrückung der betreffenden Völkerschaften, die nicht selten mit der vollständigen Ausrottung endet. Und das treibende Motiv ist immer Gold. Und um die Ausbeutung der afrikanischen Bevölkerung im vollen Umfange und möglichst ungestört betreiben zu können, sollen aus den Taschen des Reiches, aus den Taschen der Steuerzahler, Millionen verwendet werden. Trotzdem bleibt die Haltung der Sozialdemokraten uneindeutig. Professor Jürgen Zimmerer. Es ist Bebel, der im Grunde hinweist auf die Verbrechen im Genozid. Es ist die Kolonialskandale öffentlich macht. Es ist aber nicht so, dass das eine grundlegend kolonialkritische Haltung wäre. Also auch die SPD ist durchaus der Meinung, Kolonialismus, die Zivilisierung der Afrikaner ist eine verdienstvolle Aufgabe. Sie prangert nur die Exzesse an. Also es ist nicht per se kolonialkritisch. Die Sozialdemokraten teilten also den kolonialrassistischen Konsens. Sie wollten die Kolonisierten zivilisieren, erziehen, wenn möglich auf die kulturelle Stufe der Weißen heben, auch gegen die Zustimmung der Betroffenen. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. In diesem viel zitierten Vers von Franz Emanuel August Geibel drückt sich diese paternalistische Haltung der moderaten Kolonisationsbefürworter aus. Die radikaleren Kolonialapologeten griffen auf das rassenbiologische Denken zurück, nachdem im genannten Rassenkampf die überlegene weiße Rasse die anderen zurückdränge oder sogar eliminieren müsse. Mit beiden Ideologien ließen sich Enteignungen, Zwangsarbeit und politische Unterdrückung der kolonisierten Bevölkerung rechtfertigen. Als sich die gegnerischen Herero und Nama 1893 einigten und so die bis dahin funktionierende Politik des Teile und Herrsche nicht mehr griff, wurde der Widerstand größer und die deutsche Schutztruppe überfiel Nama-Dörfer, mit denen sie offiziell noch verbündet war. 78 tote Frauen und Kinder, 10 getötete Männer auf Seiten der einheimischen Bevölkerung, keine Verluste bei den Schutztruppen. Die organisierte Gegenwehr begann. Der Nama-Vertreter Witboi schrieb an den damaligen Reichskommissar und späteren Gouverneur von Deutsch-Südwest, Major Leutwein. Mein lieber hochedler Herr Leutwein, Major, Sie sagen, dass es Ihnen leid tut, dass ich den Schutz des deutschen Kaisers nicht anerkennen will und dass Sie mir dies als Schuld anrechnen und mich mit Waffengewalt strafen wollen. Dies beantworte ich so. Ich habe den deutschen Kaiser in meinem Leben noch nicht gesehen. Gott, der Herr, hat verschiedene Königreiche auf die Welt gesetzt und deshalb weiß und glaube ich, dass es keine Sünde ist und kein Verbrechen ist, dass ich als selbstständiger Häuptling meines Landes und Volkes bleiben will. Aber Sie sagen, Macht hat Recht. Und dass Sie wirklich mächtig sind, darin stimme ich mit Ihnen überein. Aber, lieber Freund, Sie kommen zu mir mit Waffengewalt und wollen mich beschießen. So denke ich diesmal auch, wieder zu schießen. Der Brief endet mit der freundlichen Aufforderung: Gehen Sie zurück. Nehmen Sie den Krieg zurück. Gehen Sie von mir weg. Dies ist mein ernstliches Ersuchen an Sie. Leutwein antwortet in einem Brief. Er duzte Witboi. Witboi siezte ihn. Dass du dich dem Deutschen Reich nicht unterwerfen willst, ist keine Sünde und keine Schuld. Aber es ist gefährlich für den Bestand des deutschen Schutzgebietes. Weitere Briefe, in denen du mir deine Unterwerfung nicht anbietest, sind nutzlos. Es begann ein Guerillakrieg. Die schlecht bewaffneten Witboi-Leute setzten der deutschen Schutztruppe heftig zu. Der Kampf endete damit, dass Geschütze Granaten auf einen Zug von Namas feuerten, die von den Kämpfern Witbois begleitet wurden. Es war ein Gemetzel. Witboi entkam und musste einen Schutzvertrag akzeptieren. Auf Kosten des deutschen Steuerzahlers wurde die Infrastruktur für die deutschen Siedler und das deutsche Militär in Deutsch-Südwest ausgebaut. Eine Bahnlinie befestigte Siedlungen im Landesinnern. 1890 lebten nach amtlichen Angaben 310 Deutsche in Südwestafrika. 1896 bereits 2000. 1903 knapp 3000. Deutsche Siedler hatten sich zum Beginn des 20. Jahrhunderts etwa 80% des früheren Herero-Gebietes angeeignet. Damit verloren die Afrikaner die Basis für ihren Lebensunterhalt. Sie verfügten über kein Weideland mehr. Sie waren gezwungen, ihr Land zu verlassen oder für die weißen Siedler zu arbeiten, oft unter entwürdigenden Bedingungen. Die Haltung der Siedler verdeutlicht ein Erlass des Deutschen Kolonialbundes. Erstens. Jeder Farbige hat einen Weißen als höherstehend zu betrachten. Zweitens. Vor Gericht kann die Beweiskraft eines Weißen nur durch 7 Farbige aufgewogen werden. Schwarze wurden von weißen Siedlern beraubt. Die kolonialen Gerichte sprachen sie frei. Sie wurden totgeprügelt. Freispruch. Weiße vergewaltigten schwarze Frauen. Freispruch. Die Vertreter der Schwarzen protestierten, schrieben Petitionen an den Gouverneur. Alles ohne Erfolg. Der Widerstand ist auch natürlich durch diese Invasion von den Schusstruppen. Damals 1904, also das heißt in Okahandja, das ist meine Geburtsort zufälligerweise, wo die Widerstand angefangen hat. Das heißt, die Hereros haben keine andere Wahl, als irgendwie einen Widerstand zu organisieren. Das heißt, Widerstand zu organisieren gegen die Besetzungsmacht Deutschlands damals. So Israel Kaunatschicke, der Vertreter der Nama und Herero in Deutschland. Und dann kam natürlich so dieser große Herero-Widerstand. Und das war dieser bekannte Vernichtungsbefehl von Lothar von Trotta 1904. Die Hereros muss das Land verlassen. Und da sind damals viele Hereros vertrieben worden in die Wüste, in der Omaheke-Wüste, sind verdurstet und von Tieren gefressen worden, wie man so krass sagen darf. Und viele Hereros durch diesen Vernichtungsbefehl von Trotta leben heute in Südafrika, in Botswana und in Angola. Und das ist die Frage von Reparationen. Diese Menschen muss irgendwann wieder zurückkommen, wenn sie wollen. Der vielgelesene Roman Peter Mohrs Fahrt nach Südwest des damals bekannten Pfarrers und Schriftstellers Gustav Frenzen bereitet den Krieg ideologisch auf. Der Roman beginnt so. In Südwestafrika haben die Schwarzen feige und hinterrücks alle Farmer ermordet, samt Frauen und Kindern. Peter Mohr meldet sich als Freiwilliger, um an einem wilden Heidenvolk vergossenes deutsches Blut zu rächen. Das Heidenvolk wird im Roman zunächst durch Tiervergleiche entmenschlicht. Es kam mit Katzenschleichen und Schlangengleiten, schwarz, lang und halbnackt mit großen, entblößten Gebissen, mit lachenden, wilden Menschenaugen. Tiere mit Menschenaugen. Sie essen nicht, sie fressen. Mit knarrenden Tiergebissen, und zwar Gekröse und Eingeweide. Der Ich-Erzähler des Romans schildert, wie der Widerstand der Schwarzen erfolgreich war, bis die deutsche Übermacht zu groß wurde. Die Invasoren präsentiert der Roman als Opfer. Viele Soldaten wurden angeschossen, verdursteten qualvoll in der Wüste oder gerieten in Hinterhalte. Demgegenüber wird die Ermordung gefangener Schwarzer als willkommene Abwechslung geschildert. Dass Zehntausende von Schwarzen keine Soldaten, sondern meist unbewaffnete Männer, Frauen und Kinder von den deutschen Truppen ermordet wurden, wird eher beiläufig erwähnt. Abschließend wird der Massenmord von einem Oberleutnant gerechtfertigt. Diese Schwarzen haben vor Gott und den Menschen den Tod verdient. Nicht, weil sie 200 Farmer ermordet haben und gegen uns aufgestanden sind, sondern weil sie keine Häuser gebaut und keine Brunnen gegraben haben. Den Tüchtigen, den Frischeren gehört die Welt. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Frenzen, der Romanautor, orientierte sich sehr eng an den Schilderungen eines Soldaten, der am Feldzug gegen die Hereros teilgenommen hatte. Beendet wurde der Krieg schließlich von General Trotha. Er hatte einschlägige Erfahrungen im Kampf gegen aufständische Schwarze in Ostafrika gemacht und hatte in China an der Niederschlagung des sogenannten Boxeraufstandes teilgenommen. Die Hereros wurden zurückgedrängt. Trotas Ziel war nicht der militärische Sieg, sondern die Vernichtung der Afrikaner. In einem Brief kündigt er sein Vernichtungsvorhaben an. Ich, der große General der deutschen Soldaten, sende diesen Brief an das Volk der Herero. Die Hereros sind nicht mehr deutsche Untertanen. Sie wollen jetzt aus Feigheit nicht mehr kämpfen. Innerhalb der deutschen Grenzen wird jeder Herero mit und ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh, erschossen. Ich nehme keine Weiber und Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volk zurück oder lasse auf sie schießen. Dies sind meine Worte an das Volk der Hereros. Der große General des mächtigen Kaisers von Trotha. Das Ergebnis des Krieges, das Herero-Volk, war zu mehr als zwei Dritteln vernichtet. Die Verluste der Kolonialtruppen waren vergleichsweise gering. Einige Offiziere machten später Karriere, unter ihnen Leto Vorbeck. Der Krieg gegen die Herero und Nama ist im Grunde für einen Teil der deutschen Gesellschaft ein profitables Geschäft. Denn im Grunde 90% des Nachschubs, 90% der Mannschaften, immerhin 19.000 Soldaten, was weiß ich, 30.000 Pferde, das ganze Futter für diese Pferde wurde per Schiff von Deutschland nach Südwestafrika gebracht, und zwar über Hamburg. Das heißt, es ist ein Geschäft für die Handelshäuser, für die Reedereien, aber es ist auch ein Geschäft für viele kleine Händler, für Kneipenbesitzer, für Hotelbesitzer, für Bordellbesitzer. Wenn man sich vorstellt, 19.000 junge Männer warten auf das Einschiffen nach Südafrika und werden im Grunde in Hamburg zusammengezogen. Skandale gab es um betrügerische Abrechnungen und deutlich überhöhte Preise. Zu den Gewinnern des Krieges zählten auch Wissenschaftler. Im Falle des Genozids in Deutsch-Südwest die Anthropologen und Phrenologen. Sie erhielten die Gebeine der getöteten Schwarzen für ihre Forschung. Den in Konzentrationslagern zusammengetriebenen Herero wurde die Aufgabe zugewiesen, die Schädel der Getöteten für die Übersendung an deutsche Wissenschaftler vorzubereiten. Dazu der Kolonialismus-Experte Joshua Kwesi Aikins. Also wenn Kolonialtruppen sozusagen damit beauftragt sind, dann diese Schädel zu verpacken und ans Pathologische Institut zu Berlin zu senden, also ein Vorläuferinstitut der Charité, man sieht das auch daran, dass es zum Beispiel eine Postkarte gibt, auf der genau diese Übung abgebildet ist. Ja, also man sieht deutsche Soldaten in Uniform runde Dinge in eine Kiste packen und dann darunter wird eben erklärt, dass es sich dabei um Herero-Schädel handelt, die, und das erklärt die Postkarte auf dem offiziellen Aufdruck, ich zitiere das, von Herero-Frauen mittels Glasscherben vom Fleische befreit und versandfertig gemacht wurden. Ja, und dann werden diese Schädel eben ans Pathologische Institut zu Berlin gesandt, wo sie, so erklärt dann die Postkarte, auf dem Aufdruck zu wissenschaftlichen Zwecken verwandt werden sollen. Dass an diesen Ansichtskarten kaum jemand Anstoß nahm, zeigt, wie normal der Rassismus war, auch unter Wissenschaftlern. Und gerade wenn man diese Geschichte des Raubes von Gebeinen anschaut, dann stößt man da eben auch auf eine rassistische Wissenschaft, die insbesondere sich in Schädelmessungen geübt hat. Die Wissenschaft hieß Phrenologie und es ging dabei darum, dass man annahm, dass man die angebliche Zugehörigkeit zu unterschiedlichen sogenannten Rassen und damit auch dann die Intelligenz und so weiter und verschiedene andere angeblich völkische Eigenschaften durch die Vermessung von Schädeln feststellen könnte. Und dazu brauchte man natürlich dann eine unglaubliche Anzahl an Schädeln aus all diesen unterschiedlichen besetzten Gebieten. Und so wurden diese Schädel dann tatsächlich teilweise systematisch akquiriert. Also Menschen wurden ermordet und dann wurden diese Schädel nach Europa und auch nach Deutschland gebracht. Man kann eigentlich sagen, dass alle Universitätskrankenhäuser, die alt genug sind, also die es damals schon gegeben hat, mindestens ein paar und in einigen Fällen auch Tausende von diesen Schädeln in ihren Kellern zu lagern haben. In deutschen Universitäten, nicht nur in Berlin, liegen noch so manche Leichen im Keller. Wir stehen hier vor dem Kollegiengebäude 2 der Universität Freiburg und in diesem Keller des KG2 befindet sich eben die anthropologische Alexander Ecker Schädelsammlung, die von dem Anthropologen eben angelegt wurde und später von seinem Nachfolger Eugen Fischer 27 Jahre lang kuratiert wurde und ja heute ein gewisses belastendes Erbe für Freiburg und die Universität darstellt. Knochen- und Schädelsammlungen waren vom 19. Jahrhundert bis zur Nazizeit ein wesentlicher Bestandteil der sogenannten Rassenkunde und Rassenhygiene. Anthropologen an vielen Universitäten sammelten Gebeine von Schwarzen, konstruierten einen Zusammenhang von Schädelform und Intelligenz, Schädelform und Kultur und Zivilisation, von Höher- und Minderwertigkeit. Die Sammelwut der Wissenschaftler kannte keine Grenzen. Man muss sagen, dass diese anthropologische Wissenschaft in Freiburg besonders auch mit dem Namen Eugen Fischer verbunden, der diese Sammlung von 1900 bis 1927 kuratierte, bis er nach Berlin ging, dort das Kaiser-Wilhelm-Institut übernahm und dann auch 1933 Rektor der Berliner Universität wurde, also dann noch eine weitere steile Karriere hingelegt hat. Heiko Wegmann ist Mitbegründer von Freiburg Postkolonial. Er arbeitet auch in Lehrveranstaltungen an der Uni Freiburg die Freiburger Kolonialgeschichte auf. Das Ziel ist ein angemessenes Erinnern, die Dekonstruktion kolonialer Mythen. An dieser Person Eugen Fischer kann man das eigentlich ganz gut nachverfolgen, dass er sich von Anfang an für Rassenkunde und die sogenannte Rassenhygiene eingesetzt hat, also auch Gründer der Freiburger Ortsgruppe der Gesellschaft für Rassenhygiene war, selber Forschung in Deutsch-Südwestafrika betrieben hat, dort auch menschliche Gebeine ausgegraben, geplündert hat und nach Freiburg verbracht hat, aber sich auch intensiv bei den deutschen Kolonialverwaltungen um weitere Präparate. Das betrifft im Übrigen nicht nur Schädel und Skelette, sondern auch Augen, Ohren, Nasen, Penisse und so weiter, die er sich hat schicken lassen. In den 1930er Jahren sorgte Eugen Fischer für die Entfernung jüdischer Wissenschaftler aus den Universitäten. Seine Gutachten trugen maßgeblich dazu bei, dass Kinder mit einem schwarzen Elternteil zwangssterilisiert wurden. In der Nazizeit war er einer der führenden Rassenhygieniker. Nach dem Krieg blieb er als Anthropologe hoch geehrt und starb 1967 in Freiburg. Die Kolonialzeit hat ihre Kontinuitäten. Von der Kolonialzeit über den Nationalsozialismus bis in heutige Diskurse hinein. Wenn wir beispielsweise an die Ethnologie, die Anthropologie denken, das waren Wissenschaften, die zum Beispiel davon ausgingen, dass es eine grundlegende Unterscheidung zwischen Naturvölkern und Kulturvölkern gab. Ja, und diese Unterscheidung von vorne, diese Dichotomie, sind in die Sprache der Wissenschaften eingeflossen, wo man sie gar nicht mehr als solche bemerkt hat und sie aber gleichwohl dann das öffentliche Leben durchdrungen haben. Auch Mediziner, Biologen und andere Wissenschaftler und Akademiker wirkten mit in den Kolonien oder beim kolonialen Projekt in der Heimat. Ihre Aufgabe war es, eine gewinnbringende Kolonisation zu ermöglichen, etwa durch die Bekämpfung von Tropenkrankheiten. Robert Koch, seit 1905 Nobelpreisträger, hatte bereits gegen die Rinderpest in Afrika eine Impfung entwickelt und suchte nun eine Therapie gegen die Malaria, die eine wirtschaftlich einträgliche Kolonisierung einschränkte. Er schrieb: Wenn wir Herr werden über die Malaria, so ist das gleichbedeutend mit der friedlichen Eroberung der schönsten, fruchtbarsten Länder der Erde. Er und seine Mitarbeiter wussten bald, mit Chinin ließ sich die Malaria therapieren. Doch, so berichtet ein Mitarbeiter Kochs, Otto Dempf-Wolf, den weißen Plantagenbesitzern waren die Chininkuren für ihre Arbeiter zu kostspielig. Ich traf fast ausnahmslos auf die schlimmste Gleichgültigkeit und auf passiven Widerstand. Besitzer kleiner Pflanzungen, in denen 50-90% der Untersuchten Parasiten im Blut hatten, lehnten Chininkuren ab, weil durch die Chininwirkung die Leistungsfähigkeit der Arbeiter herabgesetzt würde. Wenn die Arbeiter starben, holte man Ersatz. Wenn sie wegliefen, schickte man Soldaten. Wenn sie nicht gehorchten, wurden sie ausgepeitscht. Die Kolonialmediziner kümmerten sich auch um die damals üblichen Körperstrafen und ihre Auswirkungen auf die Arbeitskraft. Erlass der Kolonialabteilung, Berlin, 31. Oktober 1905. Bei Vollstreckung der Prügelstrafe gegen Eingeborene wünsche ich aufgrund der hier vorliegenden ärztlichen Gutachten, dass ausschließlich die Nilpferdpeitsche zur Anwendung kommt. Ärztliches Fachgutachten, Berlin, 30. April 1906. Ein Tauende macht leicht Verletzungen in der Tiefe und auf diese Verletzungen sind plötzliche Todesfälle zurückzuführen. Es ist fast unvermeidlich, dass von den Hieben der Nilpferdpeitsche Löcher in die Haut gerissen werden. Die Wunde wird schmutzig, eitert und der Gezüchtigte bleibt wochenlang arbeitsunfähig. Das lebendige Stammkapital rentabel zu verwerten, ist die vornehmste Aufgabe der Kolonialhygiene. So ein Tropenmediziner. Die Rentabilität der schwarzen Arbeiter beeinträchtigte auch die Schlafkrankheit. Ein Mitarbeiter Robert Kochs errechnete, dass ein Heilmittel durchaus gewinnbringend sei. Man nominiere den Kapitalwert eines N auf den kleinen Betrag von 10 Mark jährlich und nehme ferner an, dass jeder von der Schlafkrankheit dahingeraffte ohne diese Seuche durchschnittlich noch 10 Jahre gelebt hätte, so haben wir einen Verlust von 1 Million nur für diese Seuche. Koch verabreichte ein Medikament, das bereits die Engländer bei Hautkrankheiten anwandten, das Arsenpräparat Atoxyl. Kochs Berichten zufolge erzielte das Medikament gute Wirkung. Allerdings starb ein beträchtlicher Anteil der nicht aus dem Lager geflohenen Patienten, einige erblindeten. Koch experimentierte mit der Dosierung und resümierte: Atoxyl ist, wenn auch kein unfehlbares Mittel, so doch eine gewaltige Waffe im Kampf gegen die Schlafkrankheit. In Togo verordneten Kolonialärzte ebenfalls unfreiwillige Kuren. Auch hier, das beklagte ein Forscherkollege und Mitarbeiter von Koch, Maximilian Zupica, weigerten sich die Eingeborenen beim, Zitat, völligen Abhandensein von Aufopferungssinn und Pflichtgefühl gegenüber der Allgemeinheit, freiwillig den mit der Lagerbehandlung verknüpften Eingriff in seine persönliche Freiheit in Kauf zu nehmen. Deshalb entführte man sie gewaltsam aus ihren Dörfern und sperrte sie, oft angekettet, in Lager. Dem fehlenden Aufopferungswillen halfen dann Lagerärzte wie der Regierungsarzt von Raven nach, der Chemotherapien der besonderen Art praktizierte. Er kombinierte das Präparat Atoxyl mit anderen Arsenpräparaten. Er verabreichte, Zitat, beim Menschen zuerst die Dosis Maxima Bene Toleranta, ohne Rücksichtnahme auf einen zu erzielenden therapeutischen Effekt. Das heißt, es handelte sich um oft tödlich verlaufende Menschenversuche. Viele der Überlebenden erblindeten oder litten ihr Leben lang an den Folgen der Experimente. Legitimiert waren Menschenversuche durch einen rassistischen Grundkonsens. Die genozidale Variante wurde von den Gemäßigten abgelehnt. Sie entwickelten Varianten, die paternalistisch-erzieherische Züge trugen, wie hier. Ich soll dem N zeigen, dass ich die Menschenwürde in jedem Menschen achte. Aber die Hauptsache ist, dass die Brüderlichkeit geistig vorhanden ist. Der N ist ein Kind. Ohne Autorität ist bei einem Kinde nichts auszurichten. Den N gegenüber habe ich dafür das Wort geprägt, ich bin dein Bruder, aber dein älterer Bruder. Dieser selbsternannte ältere Bruder lebte lange Zeit als Arzt in Afrika und schrieb vielbeachtete autobiografische Berichte über sein Leben dort. Für seine Fürsorge wurde er sogar mit dem Friedensnobelpreis geehrt, Albert Schweitzer. Er will seinen jüngeren Brüdern den christlichen Glauben, medizinische Versorgung und Kultur bringen. Doch Kultur setzt Arbeit voraus, die für die weißen Kulturbringer. Ständiger Arbeiter wird das Naturkind nur in dem Maße, als es aus einem Freien zum Unfreien wird. Der als großer Humanist gefeierte Schweitzer spricht sich dafür aus, die zuvor freien Afrikaner zur Arbeit und damit, so meinte er jedenfalls, zur Kultur zu zwingen. Als unsere Kolonien vor Jahren noch unentdeckt und schutzlos waren, schuf dort dem Volk an jedem Tage die Langeweile große Plage. Dieses Kindergedicht entstand etwa 1910. Das Motiv Arbeit als Zivilisierung wird hier kindgerecht zusammengereimt. Denn von Natur ist nichts wohl träger als so ein Faultierhafter. Und dann kommt das rassistische N-Wort, was wir hier vermeiden. Die unterstellten negativen Eigenschaften, träge und faul, werden zur Wesenseigenschaft verallgemeinert, von Natur aus. Seit aber in den Kolonien das Volk wir zur Kultur erziehen und ihm gesunde Arbeit geben, herrscht dort ein munteres, reges Leben. das unterstellt, dass es vor der Kolonisation keine Kultur gegeben habe und dass die erzwungene Arbeit für die Kolonialherrschaft eine Art Geschenk darstelle, das den Afrikanern ein munteres Leben und Kultur ermögliche. Erst die von Weißen erzwungene Arbeit schaffe Kultur. Erziehung durch Arbeit ist natürlich genau auch so ein Legitimationsdiskurs. Das heißt, auf der ideologischen Ebene wird eine sehr deutsche Vorstellung erst durch Arbeit zum vollwertigen Menschen. Wie erzieht man am besten den N zur Arbeit? Für die beste Antwort auf diese Frage lobte die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft 1885 einen Preis aus. Der Gewinner war der Missionsinspektor der Berliner Mission, Alexander Merensky. In seiner preisgekrönten Schrift stellte er zunächst fest: Der freie N arbeitet deshalb nicht gern bei weißen Leuten, weil in seinem Lande noch fruchtbarer Boden in Menge vorhanden ist, durch dessen Bearbeitung er seine Bedürfnisse reichlich befriedigen kann. Aufgrund seiner Erfahrung mit den christlichen Missionen schlägt der Missionar Merensky deshalb vor, künstlich Abhängigkeiten zu erzeugen. Er empfiehlt ein raffiniertes System aus indirektem Zwang. Die Erhebung von Steuern auf Hütten, Hochzeiten, das Wecken von Bedürfnissen nach europäischen Waren. Flankiert werden diese Maßnahmen durch eine Entrechtung der kolonisierten Bevölkerung. Es ist nicht ratsam, irgendeinem Schwarzen die Erwerbung von Grundrechten innerhalb des Gebietes zu gestatten, welches für das eigentliche Kolonialgebiet für weiße Ansiedler bestimmt ist. Kirchen waren auch Landbesitzer, haben also insofern auch sich daran beteiligt, auch gewachsene wirtschaftliche Strukturen zu zerstören. Genau natürlich, wie das auch dann von Seiten der Kolonialherren passierte, nicht? Denn die Einrichtung von großen Plantagen war natürlich das, was letztendlich die Kolonien überhaupt nur attraktiv machten für die Wirtschaft. So die Afrikanistin Marianne Bechhaus-Gerst. Die von den Missionen praktizierte Schulbildung orientiert sich vorrangig an den Bedürfnissen der Kolonialherren. Die Ausbildung und die Alphabetisierung hatte die ganz wichtige Funktion, aus Sicht der Deutschen brauchbare Untertanen zu produzieren. Das heißt Untertanen, die man einsetzen konnte in den Bereichen, die man brauchte. Sei es Hauspersonal, sei es Arbeiter und Aufseher natürlich auch auf den Plantagen. Also so in diesem Bereich brauchte man ja auf jeden Fall die einheimische Bevölkerung. War ja sogar ein großes Problem, der sogenannte Arbeitermangel. Insofern kam den Missionen eine wichtige Funktion der Ausbildung, aber auch der Disziplinierung zu. Einem effektiven Arbeitseinsatz aus Sicht der Deutschen stand in einigen afrikanischen Gebieten oft auch die traditionelle Arbeitsteilung entgegen. Die Männer waren für das Jagen und Fischen zuständig, die Frauen für die Feldarbeit. Die Erziehung zur Arbeit orientierte sich nun am europäischen Modell der christlichen Familie. Die Männer mussten Feldarbeit verrichten, auf den Feldern der Missionen oder Plantagenbesitzer. Die Frauen ebenso. Sie erledigten auch die Arbeit zu Hause. Die Kinder wurden in Schulen zu Arbeitskräften für die Siedler, Missionare und Kolonialbehörden ausgebildet. Gingen die Kinder nicht zur Schule, drohten Sanktionen. In Afrika haben dann die Kirchen eine besondere Rolle gespielt. Erstens die Assimilation der Menschen. Alle Menschen müssten die christlichen Werte übernehmen. Zugleich haben sie denn dazu beigetragen, dass die Afrikaner ihre eigenen Kulturen, zum Beispiel die Heilkunst, vernachlässigt haben. Die christliche Mission hat dazu beigetragen, dass wichtige Traditionen degradiert bzw. vernachlässigt worden sind. So der Politikwissenschaftler und Philosoph Jakob Emanuel Mabe. Der Missionsapologet Alexander Merensky warnte die Kolonisten in seiner preisgekrönten Schrift, die afrikanische Bevölkerung sei überall zähe und tapfer genug, um passiven Widerstand zu leisten, der auch den Tod nicht scheut, wenn man ihn brechen will. Um ihr Arbeitsethos und ihr Christentum durchzusetzen, verschafften sich katholische Missionen einen noch weitergehenden Zugriff auf die Menschen. Sie kauften Menschen auf Sklavenmärkten. Das Geld dafür wurde in Deutschland gespendet. Die Spender und Spenderinnen durften im Gegenzug ihrem Sklavenkind einen Taufnamen geben. Die Gekauften wurden in sogenannte Christendörfer verbracht. Das Leben dieser Befreiten in einem ostafrikanischen Christendorf schildert der Missionar Abt Siegfried Hertlein. Das Leben im 1879 schon 70 christliche Familien zählenden Dorf war streng militärisch oder auch klösterlich organisiert. Um 5.45 Uhr versammelten sich alle in der Kirche zum Morgengebet, gefolgt von Heiliger Messe und anschließendem Rosenkranz. Dann erhielten sie Frühstück und bereiteten sich auf die Arbeit in den Werkstätten und auf den Feldern der Mission vor. Ora et labora in einem durchgeplanten Tagesablauf für Männer und Frauen. Selbst die Zeit der Bettruhe schrieben die katholischen Missionare vor. An zwei Tagen in der Woche durften sie auf den eigenen Feldern arbeiten für ihren Lebensunterhalt. Üblicher war eine weniger aufwendige Erziehung durch Arbeit. Missionen boten Schulunterricht an, getrennt für weiße und schwarze Kinder. Auch Internate, fern von ihrer heidnischen, sittenlosen Umgebung. In den christlichen Schulen erhielten die afrikanischen Kinder Religionsunterricht, sangen christliche Lieder und die deutsche Nationalhymne, lernten Grundkenntnisse im Lesen, Schreiben und Rechnen, soweit sie nötig waren, um später den Weißen zu nützen. Eine kleine einheimische Oberschicht wurde vorbereitet für Tätigkeiten in der Kolonialverwaltung und Mission. Doch gerade diese Missionsschüler nutzten ihre Einblicke in das Kolonialsystem, ihre christlich-europäische Bildung und Beziehungen zu Missionaren und Kolonialbeamten, um gegen das Kolonialsystem zu protestieren. Einige organisierten den Widerstand, zum Beispiel der Älteste einer Kirchengemeinde, Hendrik Witboi, aus der Kolonie Deutsch-Südwestafrika. Andere ehemalige Missionsschüler schrieben Petitionen an die Gouverneure oder an den Deutschen Reichstag, weitgehend ohne Erfolg. Kurzum, die Missionen erfüllten ihre Aufgabe im Kolonialsystem, allerdings plädierten sie wie andere moderatere Kräfte für eine, wie es damals tatsächlich hieß, negererhaltende Politik. Der Missionswissenschaftler und Konsistorialrat Karl Mirbt. In den meisten überseeischen Kolonien kann und darf die zu leistende physische Arbeit nicht durch die Europäer geschehen. Kosten, Klima- und Rassenunterschiede richten unübersteigbare Hindernisse auf. Darüber herrscht allgemeines Einverständnis. Darüber hinaus herrscht, wie er schreibt, allgemeines Einverständnis darüber, dass das deutsche Volk das Recht hat, einen Zwang auszuüben. Vom Standpunkt des Christentums aus ist gegen dies Verfahren nichts einzuwenden. Die Mission wird dazu mitwirken, indem sie tüchtige, gewissenhafte, arbeitsfreudige Arbeiter heranbildet. Und wo die Missionstätigkeit nicht greifen konnte, half die Steuerpolitik und die damit verbundenen Arbeitszwänge. Es wurden diverse Steuern erhoben. Kopfsteuern, Hüttensteuern, Marktsteuern, Wegesteuern, Heiratssteuern. Die Kolonialbehörden waren da kreativ. Wenn es der afrikanischen Bevölkerung bis dahin gelungen war, Lohnarbeit zu vermeiden, waren sie jetzt gezwungen, bei den Plantagenbesitzern oder bei Infrastrukturmaßnahmen gegen wenig Geld zu arbeiten. In Togo zum Beispiel zahlte man den Arbeitern für 9 Stunden Arbeit 75 Pfennig Lohn, minus 25 Pfennig für Verpflegung. So viel wie in Deutschland ein Arbeiter in einer Stunde verdiente. Ein Betroffener erinnert sich. Wer auch nur innehielt und sich eine Sekunde aufrichtete, erhielt von den rüden Wachsoldaten eine unbarmherzige Bastonnade. Einige Leute starben davon. Nach dem Ende der festgesetzten Frist wurde eine kleine Aluminiummarke ausgehändigt. Das war die Steuerbescheinigung. Die traditionelle Wirtschaft war weitgehend zerstört. Um die Steuern begleichen zu können, waren die Afrikaner auf den geringen Lohn angewiesen, den ihnen die Weißen zahlten. Für Plantagenarbeit, für Trägerdienste, für den Bau der Eisenbahnlinien, Straßen und Häuser. Wenn ein höherer Lohn gefordert wurde, ignorierte man das oder es gab Prügel. Widerstand wurde gewaltsam unterdrückt. In Togo verschossen die deutschen Schutztruppen innerhalb von 4 Jahren 1 Million Schuss Munition. Und Togo galt als ruhige Musterkolonie. Vom Widerstand erfuhr die deutsche Öffentlichkeit erst dann, wenn es den Betroffenen gelang, ihre Petitionen zu veröffentlichen oder, wenn es, was selten vorkam, deutschem Personal gelang, Zeitungen oder politische Parteien mit ihren Berichten für die Grausamkeit in den Kolonien zu interessieren. Auf die Situation in den Kolonien wurde die Öffentlichkeit auch dann aufmerksam, wenn es zwischen Missionen und Kolonialbeamten zu Differenzen kam und diese skandalisiert wurden, wie im Falle Geo Schmidt um das Jahr 1900. Rebecca Habermas Buch »Skandal in Togo« zeichnet diesen Konflikt detailliert nach. In einem abgelegenen Gebiet im Landesinneren hatte Schmidt eine noch sehr junge Afrikanerin vergewaltigt, lebte mit mehreren Geliebten und ließ aufkommende Proteste brutal unterdrücken. Nun schrieben die Betroffenen Petitionen, von denen Geo Schmidt glaubte, sie könnten, Zitat, »nicht dem Hirn eines N entspringen«. Er teilte die Auffassung der Kolonialbeamten, die lokale Bevölkerung sei minder vernunftbegabt, anarchisch organisiert und allein an der Befriedigung elementarer Bedürfnisse orientiert. Der Rassismus verhinderte eine angemessene Beurteilung der Lage. Schmidt beschuldigte die Missionare, sie hätten die Petition für die Betroffenen verfasst. Die Missionare gingen nun ihrerseits in die Offensive. Sie sahen sich durch die Lebensweise der Kolonialbeamten in ihrer Missionstätigkeit behindert. Sie hätten das Ziel, so eine Missionslehre, das gesamte Volksleben sittlich, religiös wie kulturell umzugestalten. Und das Leben des Kolonialbeamten Geo Schmidt, so die Missionare, konterkariere das von ihnen propagierte christliche Ehe- und Familienmodell. Die Missionare hatten es offensichtlich schwer, ihre Vorstellungen von Familie und Ehe, Sitte und Anstand gegen die komplexere Familien- und Geschlechterordnung durchzusetzen. So kam es zur Skandalisierung des Falls. Vergewaltigungen und schwarze Geliebte galten in den Kolonien als normal und wurden akzeptiert. Doch nun skandalisierten die Missionare beides und mobilisierten die Hüter der christlichen Moral und der Rassenhygiene sowie die Sozialdemokraten. Und Schmidt wurde entmachtet. Die Vertreter einer eher moderaten Kolonialpolitik protestierten vor allem dann, wenn Sex and Crime die Gemüter erhitzte, etwa in Kamerun. Ein Arzt berichtet. So hatte es gefallen, die Weiber der schwarzen Soldaten öffentlich peitschen zu lassen, weil sie zu wenig gearbeitet hatten, während die Soldaten zum Zuschauen in Reih und Glied angetreten waren. Bis heute sind Erinnerungen an die deutsche Kolonialzeit vorhanden, wie Josua Kwesi Aikins über jene Teile des heutigen Ghana erzählt, die bis zum Ersten Weltkrieg zur deutschen Kolonie Togo gehörten. Es gibt auf jeden Fall ein kollektives Gedächtnis über die Kolonialzeit, über Vertreibungen, über Massaker. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen mit einem ghanaischen Historiker gesprochen, der mir erzählt hat, ihm wurde im Norden Ghanas ein Feld gezeigt, auf dem deutsche Truppen über 1000 Einheimische aus der Dagomba-Region massakriert haben. Das ist ein Ort, wo der Toten aktiv gedacht wird, bis heute. Im südlichen Ghana gibt es bis heute Komplikationen und Probleme, die sich daraus ergeben, dass die Deutschen damals Gemeinschaften versucht haben zu regieren, indem sie einzelne indigene Autoritäten verstärkt haben, deren Autorität vergrößert haben und dann auch schon mal gesagt haben, ach gut, euer System, was ihr da habt, ist so egalitär, wir verstehen das nicht so richtig. Der in Anführungszeichen Häuptling von nebenan, um mal diesen rassistischen Begriff zu verwenden, ist jetzt auch für euch zuständig. Ja? Und so wurde dann in Bezug auf Teile und Herrsche, gab es da komplizierteste Verwicklungen, die sich bis heute auch in Problemen in Bezug auf die Frage von Landrecht und Zugehörigkeit auswirken, sodass, wenn man also zum Beispiel im südlichen Ghana in diesen Ewe-Gemeinschaften unterwegs ist und da diese Sache zur Sprache bringt, die Leute die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, ja, also bis heute sind uns Probleme aus dieser Geschichte entstanden. Auch die während der Afrika-Konferenz 1884-85 vorgenommenen Grenzziehungen wirken sich bis heute aus, weil die Landesgrenzen verschiedene Ethnien trennen oder zusammenführen. Weitere Probleme aus der deutschen Kolonialzeit sind bislang unerledigt. Die Gebeine aus Deutsch-Südwest, Deutsch-Ostafrika und auch aus den pazifischen Kolonien lagern noch immer in Deutschland. Ebenso wie die von dort nach Deutschland verbrachten Kunstgegenstände. Der Historiker Sebastian Konrad war in Ghana. war unglaublich präsent. Sehr viel Kritik, Forderung auch nach der Restitution von zum Beispiel Schädeln, aber auch von verschiedenen Schätzen im Ethnologischen Museum in Berlin, ja, Kunstgegenstände, die im Grunde geraubt wurden. Das spielt eine ganz zentrale Rolle. Also grundsätzlich ein sehr, sehr kritischer Diskurs und gleichzeitig aber auch ein Bemühen um die Rekonstruktion afrikanischer Stimmen durch zum Beispiel Interviews, etwa mit den Großeltern oder mit Leuten, die selber wieder von ihren Großeltern Geschichten überliefert bekommen haben oder bis hin zu, wir waren dort jetzt mit einem Team, die da Ausgrabungen machen aus der Kolonialzeit, Objekte oder Zusammenhänge ja, an den Tag bringen, die man in den Archiven allein nicht findet, in den Dokumenten, die ja von den Deutschen geschrieben und verfasst wurden, allein nicht findet. Also verschiedene Strategien, die einem helfen sollen, trotz der Abwesenheit von Texten, dann Stimmen afrikanischer Zeitgenossen wieder lebendig werden zu lassen. In diesem Sinne versuchen afrikanische Historiker und Wissenschaftler eine Geschichtsschreibung, die sich nicht mehr nur auf die Dokumente der früheren Kolonisten verlässt. Dass man immer diese Erinnerungen, oh, die Deutschen haben Plantagen, die Deutschen haben Brücken in Edea gebaut, die Deutschen haben doch hier ein Krankenhaus. Das stimmt, kann man auch da sehen. In Boya kann man den Palast des Gouverneurs noch sehen. Nur zu welchem Preis? Über die Brutalitäten wurde niemals berichtet. Die einzigen Momente der Oralität, wodurch man erfährt, was damals geschah, sind nur zwei. Die Gesänge und das Erzählen. Du hast das Erzählen, mündliche Erzählen, aber es gibt nur ein paar Leute, die das wissen. Die berichten über das, was war. Und die Gesänge machen mit Musik und berichten, wie die Europäer sich verhielten, etc. Emmanuel Mabe plädiert dafür, die Deutungshoheit der Europäer endlich aufzugeben. Wenn ich sage Konvergenzphilosophie, heißt nur in dem Fall, dass Mündlichkeit und Schriftlichkeit zusammenzubringen sind und zu einem gemeinsamen Prinzip des Denkens zu bringen sind. Und was heißt denn das? Bislang hat die Philosophie nur auf der Grundlage der Schriftlichkeit funktioniert. So haben dann die Europäer aufgrund des fehlenden Schriftlichkeit die Afrikaner vollkommen degradiert, verleugnet sogar. Ist es jetzt einfach die Frage für die Konvergenzphilosophie? Man sagt, nein, die Afrikaner können nicht alles übernehmen, was die Europäer getan haben. Aber Europa ist noch nicht das Paradies. Unheilvolle Kontinuitäten. Sie hörten Eine lange Nacht über den deutschen Kolonialismus von Rolf Kanzen. Es sprachen Gabriele Blume, Max Urlacher, Peter Kämpfe. Ton Bernd Friebel. Regie Rita Höhne. Redaktion Monika Künzel. Musik.